erstmal vielen Dank für die Einladung. Also ich bin Christiane Ketteler, das ist Oliver Jelinski. Wir sind zwei von Rosa Pirutz. Rosa Pirutz, wir nennen uns ein entschlossenes Netzwerk, kann natürlich nicht vollständig hier sein. Wir haben angefangen im letzten Jahr, waren vorher Max Klepp und sind dann Rosa Pirutz geworden, die eigentlich bislang drei große Treffen veranstaltet hat mit Künstlern aus ganz unterschiedlichen Bereichen. Also wir haben bildende Künstler, Filmemacher, Autoren. Es gibt aber auch Leute, die gar keine Künstler im institutionellen Sinne sind, sondern eben Kulturarbeiter im weitesten Sinne. Also ich zum Beispiel habe Literaturwissenschaften studiert und arbeite immer so als Freie, was man so macht, bin aber keine Künstlerin. Dieses Netzwerk hat sich eigentlich zwei Sachen vorgenommen. Wir wollten einmal thematisieren, wie sich die Arbeitsverhältnisse der künstlerischen Produktion geändert haben in den letzten Jahren. Und zwar war für uns ausschlaggebend einmal die Ausstellung Vertrautes Terrain, die ist in Karlsruhe gelaufen, im ZKM. Und zwar unter diesem Namen Vertrautes Terrain in Anspielung auf die Heimat Deutschland. Das wurde ins Zentrum der Auseinandersetzung gestellt. Die künstlerischen Arbeiten sind nicht extra für diese Ausstellung produziert worden, sondern die Kuratoren haben verschiedene Arbeiten zusammengesammelt. Und zwar, und das war für uns bemerkenswert, aus einem dezidiert linken Spektrum. Also es waren dabei die Goldenen Zitronen, Michaela Melian, aus der Literatur Kevin Fennemann, also ganz, ganz unterschiedlich gestreut. Maus on Mars aus der Musik, die tödliche Doris. Und da war für uns die Frage, wie kann es eigentlich sein, dass plötzlich Arbeiten, die eher immer in einem linken Kontext diskutiert wurden oder auch gerade für eine Kritik an Deutschland standen und niemals in den Verdacht gekommen sind, sich national rahmen zu lassen, in diese Ausstellung gehen. Diese Ausstellung wurde, wie gesagt, also da gab es durchaus auch Gegenwehr. Es gab zum Beispiel den linken Buchladen in Berlin, B-Books, die angefragt wurden und abgesagt haben. Das war also durchaus möglich. Es konnten einige nicht machen wie Maus on Mars, die vertraglich gebunden waren. Also da hat die Plattenfirma zugesagt und Maus on Mars hatten kein Autorenrecht mehr über diese Beteiligung. Und das war für uns eigentlich der Anstoß, einerseits zu hinterfragen, was bedeutet das, dass jetzt sogenannte linke, kritische Werke für den Nationalismus ausgestellt werden und wie kann man sich eigentlich dagegen organisieren? Also sich genau anzuschauen, ist das möglich, individuelle Absagen zu erteilen und was bringen die dann? Ist das überhaupt möglich, wenn Kunst unter dem Eigentumsrecht steht, so wie im Fall Maus on Mars? Und von die andere Seite war, dass man gesehen hat, es gab plötzlich wahnsinnige Projekte der Bundeskulturstiftung, die explizit kritische Künstlerinnen oder künstlerische Projekte fördern, sowohl im politischen als auch im künstlerischen Bereich. Also sei das jetzt der x-te Kommunismusbegriff oder aber eben auch die zahlreichen, das kennt ihr ja, Ausstellungen wie die Documenta, die immer explizit mit dem Anspruch der Kritik auftreten. Die Bundeskulturstiftung gibt es ja auch noch nicht so lange, seit 2002, glaube ich. Die hat schon neue Standards gesetzt, weil die natürlich auch mit einem wahnsinnigen Etat arbeiten und Künstler binden, also vor allen Dingen eben kritische Künstler aus sozialen Netzwerken rausholen und dann im Prinzip für sich arbeiten lassen. Und diese Entwicklung, dachten wir, muss man mal unter die Lupe nehmen, und zwar mit den Produzentinnen selbst. Also wir haben dann ein Treffen einberufen, persönliche Einladungsbriefe rausgeschickt und es waren so ungefähr 100 bis 150 Künstlerinnen da, die ihre Arbeiten vorgestellt haben und kurz umrissen per Statement, wie sie sich gerade in diesem nationalisierten Feld positionieren. Und wir wollten jenseits dieser eigenen Konfrontation mit Nationalismus oder mit dem Thema Nationalismus als Produzent auch schon weiter analysieren, wie hat sich eben der deutsche Nationalismus verändert, was ist denn das Neue daran und was heißt das eigentlich für die Nationalismuskritik und zwar über die künstlerischen Grenzen hinaus. Also wir haben auch immer andere politische Gruppen eingeladen in Berlin zum Beispiel. Im Moment ist es so, dass wir so ein bisschen, kann ich mal sagen, wie das, was ich heute Abend vortragen werde, weil im Moment ist es ein bisschen so, dass wir auf, sagen wir mal, Sparflamme arbeiten. Das liegt an verschiedenen biografischen Verwicklung. Man hat ja auch manchmal was zu tun und auch daran, dass es wirklich ganz wichtige Probleme in der Organisierung von Künstlerinnen gibt, auf die ihr, glaube ich, auch schon gestoßen seid und die, auf die ich heute auch ein bisschen näher eingehen will. Also ich will nicht nur über den Nationalismus in der Kunst und wie die Kunst mit dem Nationalismus umgeht reden, sondern auch, wie kann man sich eigentlich organisieren und was könnten Vorbilder dieser Organisierung sein, reden. Das wäre dann so eine Art Engführung. Dazu würde ich anfangen mit einem kleinen Exkurs in die 70er Jahre, nämlich in die USA zur Artist Workers Coalition, die versucht haben, den Künstler als Arbeiter politisch in Stellung zu bringen und von da aus überleiten zu einem Projekt in Berlin, das hieß Messe to OK. Vielleicht sagt euch das was. Das war ein Projekt, genau ein Versuch, künstlerische und politische Positionen zueinander zu bringen, also Künstler und Arbeiter, wenn man so will. Allerdings ist dann, kann man darüber streiten, dass der Arbeiter war. Dann eine Geschichte nennen von, die kürzlich passiert ist, eines Künstlers, der auch mal bei Rosa Pirouz war, Wolfgang Müller, der versucht hat, in eine Ausstellung zu intervenieren, um deren Arbeitsbedingungen anzugreifen. Und letztendlich dann noch eine Form von da aus dann überleiten zu dem, was wir als Rosa Pirouz kritisiert haben, jenseits dieser Produktionsbedingungen, wie wird eigentlich Kunst in der, für die Repräsentation der Nation in Dienst gebracht oder eben lässt sie sich auch gerne bereitwillig in Dienst nehmen. Also es sind zwei Teile, die nicht so ganz nahtlos ineinander übergehen, weil das wird das auch, lässt sich gerade nicht machen, aber ich glaube, die Notwendigkeit, warum man sich gegen die Nation organisieren muss, hoffe ich, können wir diskutieren. Gut. Also vielleicht eine Sache vorweggeschickt, weil das auch zum Selbstverständnis von Rosa Pirouz immer wichtig war. Wir haben uns immer sehr klar auf dem Feld der Hochkultur positioniert oder dessen, was man Hochkultur nennt. Also was wir explizit abgelehnt haben, ist im Prinzip ein kulturelles Produzentennetzwerk zu sein, was eine Subkultur produziert, sei das jetzt in Jugendzentren oder ähnlich, sondern wir versuchen wirklich auf dem Feld, wo jeder Einzelne arbeitet und das ist eben oft auch im Bereich der Hochkultur politisch zu intervenieren. Es geht uns also nicht vorrangig jetzt darum, eine politische Gegenkultur, meinetwegen auch eine antinationale Gegenkultur zu produzieren und die an einem Ort zu lokalisieren. Das ist erstmal nicht unser Ziel, was ich jetzt sagen würde, wäre so ein subkulturelles Projekt. Ja. Sondern ja, also der Versuch dieses Netzwerkes ist eben genau diese Grenze zu überschreiten, was natürlich die Schwierigkeit hat, dass Künstler in diesen Projekten, zum Beispiel von der Bundeskulturstiftung, stecken und wahnsinnig engagiert dort sein müssen, aber vor allen Dingen auch individualisiert sind, permanent reisen, sehr kurzfristige Projekte machen und diese Fragen für die Organisierung, wie man eigentlich verbindliche Aktionsformen schaffen kann, unser, glaube ich, schwierigstes Problem ist. Und wir da auch am Anfang sind und viele Sachen ausprobieren. Wichtig war uns, das hat auch mit dieser Subkulturdebatte zu tun, dass wir eigentlich beide Verhältnisse der Kunst im Kapitalismus diskutieren wollen, nämlich die Kunst gilt ja als autonome. Was bringt eigentlich diese der Kunst zugeschriebenen Autonomie für Aporien mit sich? Und entweder wird ja der Künstler auf den Markt geschmissen, muss sich da verkaufen, oder er wird staatlich gefördert, wenn er auf dem Markt nicht bestehen kann oder will. Und uns ist immer wichtig gewesen, dass man diese beiden nicht gegeneinander diskutiert, sondern beide gleichermaßen kritisiert und auch zeigt, wie die ineinander verwoben sind. Also wir kritisieren sowohl die Bundeskulturstiftung als auch den freien Markt, aber weil es und der Nationalismus ist auch auf beiden Seiten zu finden, also ökonomisch als Standort Deutschland und politisch bei der Bundeskulturstiftung eben als Ausdruck des Charakters einer Nation oder der Idee einer Nation, der politischen Vision einer Nation oder wie das dann auch immer heißen mag. Genau, das sei nur vorangeschickt. Also wenn ihr nicht direkte Fragen dazu habt, würde ich jetzt einfach mit den mit dem Rest weitermachen, also der Artist Workers Coalition. Ja, also, wenn man sich auf dem Feld bewegt, dass man sagt, wir wollen keine Subkultur, wir wollen den Künstler als Produzenten, als politisches Subjekt. Das bedeutet ja, dass man nicht in erster Linie vom Künstler fordert, er solle jetzt politische Kunst machen, womöglich noch für eine politische Bewegung. Also dass er meinetwegen, das gibt es ja auch manchmal, das kann man ja auch durchaus manchmal machen, ist jetzt aber nicht unser erstes Ziel, dass man angefragt wird, es gibt eine Demonstration, ihr seid die Künstler, könnt ihr uns die Plakate machen? Also jetzt mal ganz dumpf gesprochen. Das ist nicht unser Ziel. Sondern unser Ziel ist schon zu sagen, man muss auf dem Feld der Kunst selbst kämpfen und sich vor allen Dingen eben als Produzent verstehen in einem bestimmten Arbeitsverhältnis, in dem man ist, und in diesem Arbeitsverhältnis sich engagieren. Das ist eine Bewegung, die haben wir uns natürlich nicht ausgedacht, sondern die gab es massiv in den USA in den 70er Jahren. Da nannte sich das eben Art Workers Coalition, die sich 1969 in New York gegründet haben und waren eben durch die Civil Rights Bewegung, das heißt also Frauenbewegung, Vietnam-Proteste und der Kämpfe der Black Panthers beeinflusst. Vorher war es eigentlich so ähnlich, dass die Künstler entweder individuell oder auch individuell in Parteien organisiert gewesen sind und diese Gewerkschaft versuchte, das aufzulösen. Was daran besonders war, war, dass tatsächlich das Ganze zwar im Museum begann, aber nicht im Museum endete. Also am 3. Januar 1969 nahm der Künstler Takis seine Skulpturen aus dem Museum of Modern Art. Und zwar hat er das nicht getan, weil er gedacht hat, die sind ungemäß repräsentiert, sondern mit diesem Rückzug der Arbeit hat man dem Museum of Modern Art 13 Forderungen vorgelegt. Und zwar neben den Forderungen nach Demokratisierung und Dezentralisierung von Kunst, da natürlich ging es auch ums Urheberrecht und die Museumspolitik mit den Werken, erweiterte man die Agenda auf die angeklagte Unterrepräsentation von Afroamerikanern und Frauen in der institutionalisierten Kunstwelt überhaupt und entsprechend auch das Verhältnis der sozial Unterprivilegierten in der Kulturpolitik New Yorks. Also sozusagen die Anklage oder die Auseinandersetzung mit den Produktionsbedingungen oder der Situation der eigenen Arbeiten im Museum hat man versucht anzuschließen auf eine breitere politische Ebene. Damit war eben diese Art Workers Coalition eigentlich mehr als eine Gewerkschaft. Die Diskussion gibt es ja heute auch wieder, sollen sich Künstler gewerkschaftlich organisieren, sondern sie war eine Interessensvertretung von Künstlern, die ihre Interessen zwar ernst genommen haben, aber trotzdem eben über den Bereich der Kunst hinausgreifen wollten. Die gesellschaftliche Stellung der beteiligten Produzenten blieb dabei aber wichtig, also auch die gesellschaftliche Stellung des Künstlers in der Gesellschaft anzugreifen in dieser vielleicht auch nur rhetorischen Geste, in dem Fall, dass man den Künstler einen Arbeiter genannt hat. Jedenfalls diese Zuschreibung des bürgerlichen Künstlersubjektes war ganz zentral, die also anzugreifen, um Gerechtigkeit zu fordern, weil eben auch innerhalb des Bereiches der Kunst mit der Kunst Löhne gedrückt oder individualisiert wurden und da tatsächlich auch gefordert wurde, dass man beispielsweise Tariflöhne durchsetzt. Das gab es durchaus, wie gesagt, auch. Ich kürze mal gerade ein bisschen ab. Das endete dann allerdings so, dass tatsächlich in diesem Bereich mehr oder weniger nur der individuelle Status der Künstler gefestigt wurde. Also dieses große solidarische Projekt ist gescheitert. Es gab zwar eine formale Demokratisierung des gesellschaftlichen Bereiches und gleichzeitig aber gab es sicherlich auch einige Zugangsbeschränkungen, die im sozialen Feld durchlässiger gemacht wurden, aber letztendlich blieb das in einer reformistischen Position stecken. Das ist jetzt gar nicht so gemeint, als ob die das Falsche gemacht haben, sondern es war einfach nicht durchschlagend erfolgreich, also konnte es vielleicht auch nicht sein zu der Zeit. Wichtig ist, ich glaube, es gab nichts Vergleichendes in Deutschland, soweit mir bekannt ist. Also ich weiß nicht, ob ihr da Gegenbeispiele habt. Es gab zwar Gewerkschaften, auch in der Literatur, aber dass die tatsächlich auf so einer, müssten wir mal diskutieren, ob es das gab. Also weiß das jemand von euch? Ja, wenn man weit in der Zeit zurückgeht, oder? Also ja, in die Novemberrevolution. Genau, in die 20er, da gibt es das dann wieder, aber tatsächlich in... Rosa Perutz nimmt eigentlich, ich versuche das jetzt immer so ein bisschen zu verweben schon im Vorfeld, eine Position davon an, nämlich es geht darum, dass man auch im Feld der Kulturproduzenten um Autonomie kämpft, also dass keine Arbeitsbedingungen einfach gegeben sind und einfach hinnehmbar sind, sondern die Organisierung dort beginnen muss, wo man selber sich und seine Arbeit verteidigt. Und diese Organisierung streben wir auch an. Die haben wir aber bei weitem nicht erreicht. Und das würde am ehesten noch so etwas wie ein gewerkschaftliches Konzept sein. Da geht es natürlich auch immer ganz zentral darum, tatsächlich die Partizipation als Produzent zu erkämpfen in dem Feld, wo man ist. Sei das ein Museum oder ein Projekt oder also eine einzelne Ausstellung. Die Frage war natürlich, wenn man sich als Arbeiter bezeichnet im Feld der Kunst, ob das tatsächlich mehr ist als die Akklamierung von gesellschaftlicher Relevanz, die der Künstler eben auch manchmal nicht hat, und andererseits auch die Differenz verdeckt zu dem, was sonst Arbeiter genannt wird. Also tatsächlich die Trennung von geistiger und körperlicher Arbeit in dieser Gesellschaft, für die die Kunst ja auch steht, überspielt. Das ist etwas, was wir in Rosa Perutz diskutieren müssten. Es gab im November 1995, das ist jetzt der zweite, also es sind keine Vorbilder, aber es sind so Ideen, Stichwortgeber gewesen, im November 95 eine Produzentinmesse, die hieß Too Okay, mit dem Titel Ökonomise machen. Und diese Messe wurde geplant von drei Künstlern, die im Namen die parallel stattfindende kommerzielle Kölner Kunstmesse imitiert haben, aber dann in ihrer Struktur tatsächlich einen Autonomiekongress von künstlerischen Produzenten einberufen haben. Im Mittelpunkt standen thematische Gruppen, es gab Stadtplanung, politische Organisierung, künstlerische Produktionsformen, Medien und Finanzierungskonzepte. Das war also eine von Produzenten organisierte Messe, die sich aus Events, AGs, Podien, Videos und Vorträgen zusammensetzte. Es wurde eine direkte Verbindung zum Autonomiekongress gezogen, der also die in Fragen der Organisierung Orientierungshilfe bieten sollten, beziehungsweise diese Organisierung überhaupt erst in Gang setzen sollten. Also auch diese Nötigung zur Organisierung hat schon, kam schon vorher auf die Agenda. Wie ist das weitergegangen? Auch hier wurde zum Ausgangspunkt der Organisierung gemacht das autonome Künstlersubjekt. Und zwar wurde vor allen Dingen hier die Heteronomie der bürgerlichen Kunst in den Vordergrund gestellt, und zwar nicht nur theoretisch, sondern in ihren materiellen Auswirkungen. Das heißt also in den ökonomischen und rechtlichen Rahmenbedingungen innerhalb des Kunstbereiches. Too Okay hat quasi ein Exempel statuiert. Sie haben sich nämlich einen Sponsor geworben, also sie haben das quasi performt, wie das geschieht, wie Kunst produziert und aufgeführt wird. Sie haben einen Sponsor gefunden, und zwar war das... sag ich gleich, also einen Sponsor gefunden, dann haben sie ihn abgestoßen und haben in diesem Abstoßungsprozess eine Reihe sich immer wieder verengender Kriterien gebildet, wer eigentlich als Sponsor in Frage kommt und warum nicht, mit welchen Notwendigkeiten man sich belastet, mit welchem Sponsor. Also sie haben zum Beispiel die Siemens AG angeworben, die hat auch zugesagt, und dann haben sie ihr wieder abgesagt. Und das hat aber eine inhaltliche Auseinandersetzung über die Verantwortlichkeiten der Kunst mit den Sponsoren und auch, wie gesagt, die Zwänge, die daraus resultierten, befördert. Also das war nicht einfach ein Spiel um seiner selbst willen. Das gibt es ja heute genug. Also zum Beispiel, kommen wir gleich noch drauf, die Ausstellung Macht zeigen. Gab es auch einen Fall, in dem jemand das Porträt für die Deutsche Bank, was glaube ich, wieder zurückgezogen hat, um zu zeigen, hahaha, ihr seid doch nicht die Letzten, die am Hebel sitzen. Das wäre relativ langweilig, zumal das nur auf die Geste einer Künstlerin zurückfällt, die also performt, dass sie die Macht hat, dieses Werk sich auch wieder anzueignen. Das war aber gar nicht die Stoßrichtung dieser Messe Too Okay, sondern man wollte damit einfach in die Diskussion einsteigen. dann haben die, also wir haben auch nicht nur den Vertrag dann gebrochen mit Siemens, sondern vor allen Dingen auch wahnsinnig lange gehandelt und immer die entsprechenden Punkte, warum sie mit Siemens nicht weiterarbeiten können, publiziert und nach 4 Verhandlungen dann den Versuch beendet und die Verhandlung abgebrochen. Also, was sie gemacht haben, war nicht die Rolle der Kunst von sich zu weisen, sondern sie haben die quasi in performt oder exemplarisch ausgestellt, um zu zeigen, mit welchen Problemen die Produktion der Kunst belastet ist oder nicht nur belastet ist, sondern von der sie überhaupt erst ermöglicht wird. Das heißt, das war eine Art von repräsentativer Kunstpolitik, die natürlich auch die Autonomie der Künstler in Frage gestellt hat oder die Autonomie der Kunst. Die gleichzeitig wurden natürlich neben den Verhandlungen die Geschichte des Siemens-Konzerns öffentlich zum Gegenstand der Auseinandersetzung gemacht, also sowohl seine Gegenwart in der Rüstungs-, Atom- und Gentechnologie als auch die Geschichte im die ja schon immer noch Makel der kapitalistischen Produktion dieses Betriebes ist. Es ist ja nicht so, dass jeder Hinweis, jeder kritische Hinweis sofort integriert würde, sondern das hat da natürlich nicht für Freude gesorgt. Nach dem Scheitern dieser Verhandlung entwarfen 2OK dann ein Eigenbeteiligungsmodell, in dessen sie die Gewinnüberschüsse sollten dann kollektiv allen Messebeteiligten zugutekommen, beziehungsweise sollte kollektiv darüber entschieden werden, was damit zu tun sei. Und ja, das war im Prinzip das Ende. Dann hat man nochmal die Messe inszeniert, diese Definanzierung als offenen Akt der Agitation. Und die interessante Sache war aber, dass sie, wie gesagt, als eine Alternativmesse aufgetreten sind zur Art Cologne und tatsächlich auch versucht haben, Leute abzuwerben. Also es gab die ganze Zeit Straßenaktionen, man ist in diese Messe reingegangen, hat Werbung dafür gemacht und explizit eben auch mit politischen Gruppen eingeladen und mit diesen politischen Gruppen diskutiert. Das ist so ein Modell, was wir im Kopf hatten. Jetzt gehe ich auf eine Sache, die die Gegenwart stärker betrifft. Wolfgang Müller hat bei einer Ausstellung mitgemacht oder sollte bei einer Ausstellung mitmachen, die hieß Zeigen in der temporären Kunsthalle Berlin, und zwar im letzten Jahr 2009. Das hat immer noch gar nicht so viel mit Nationalismus zu tun, und zwar hat er über den Prozess dieser Ausstellung einen Artikel veröffentlicht in der Jungen Welt vom 4. Dezember 2009, in dem er die von den Kuratoren gesetzten Produktionsbedingungen für diese Ausstellung anklagte. Das waren zum Beispiel Zeitdruck, das heißt ja dann immer im Kuratorengeschäft zeitnahe Realisierung, also man bekommt eine E-Mail und muss dann in 2 Wochen ein Werk produzieren, also die Frage war wirklich, extra für diese Ausstellung etwas hinzustellen. Und der andere Punkt war, dass man rhetorisch vereinnahmt wurde, also dass die Position, Zeit auszuhandeln, Geld auszuhandeln, von den Kuratoren nicht ernst genommen wurde, sondern man mit jeder Menge rhetorischer Professionalität und Geschick in dieser Ausstellung landete, schon auf den Postkarten stand, bevor man überhaupt zugesagt hatte. Und der dritte Punkt war, dass Wolfgang Müller beklagte, dass die Individualität des Künstlers nicht respektiert würde. Ich habe im Unterschied zu Artist, also den Künstler als Arbeiter und Künstler und Arbeiter zusammenbringen, könnte man sagen, ist das eine Art von falscher Aufhebung oder die Geschichte andersrum, nämlich Wolfgang Müller, der Künstler, der nicht Arbeiter sein will. Und die Frage ist natürlich, hat das seine Berechtigung und wenn ja, was kann man dagegen tun? Wolfgang Müller hat es so gemacht, dass er sich also hauptsächlich darüber beschwert hat, dass 699 Künstler in dieser Ausstellung gezeigt werden sollten und dabei die Individualität der einzelnen Positionen verloren gehen würde. Er hat das genannt Diversität minus Differenz gleich Neo-Individualismus. Also es gibt die vielen, aber die vielen sagen eben nichts mehr. Die Kunst hat aber diese Suggestion, dass es um eine subjektive Autonomie ginge, aber de facto wird die im alltäglichen Geschäft der Kunstproduktion überhaupt nicht realisiert. Und hier befinden wir uns ja nicht auf dem Kunstmarkt, sondern wieder bei einer staatlichen Institution. Wolfgang Müller hat das auch die totale Massenorgie genannt und sich auf sein Künstlersein dagegen gewendet, und zwar indem er diese Autonomie reklamiert hat, also indem er beansprucht, ich bin Künstler und ich möchte von euch anders behandelt werden. Er hat dann eine Ausstellung, an der Ausstellung trotzdem teilgenommen, einen isländischen Text in dieser Ausstellung gelassen, den er nur übersetzt hat für die junge Welt, den dann auch nur Leser der jungen Welt folglich entziffern konnten. Ich lese nur einen kleinen Ausschnitt daraus vor. Das häufigste Missverständnis von Künstlern ist, dass sie davon überzeugt sind, besonders individuell zu sein oder dass sie glauben, eine Botschaft zu haben. Dabei ist jeder Mensch individuell und vermittelt irgendwelche Botschaften. Dieser künstlerische Beitrag, also der Beitrag von Wolfgang Müller, entsteht unter Zeitdruck und wird finanziell nicht honoriert. So ein Vorgehen findet Wolfgang Müller eigentlich ganz schlecht. Denn so unterwirft sich die Kunstproduktion hier dem zunehmenden neoliberalen Leistungsdruck. Dass unterschiedliche Künstler individuelle Konzepte für ein von Karin Sander, das ist die Kuratorin, vorgegebenes Gesamtkonzept entwickeln, betont dabei den Individualismus der jeweiligen Künstler. Die Folge? Es entsteht ein neo-individual-liberales Kunstwerk. Wolfgang Müller ist ein entschiedener Gegner des neo-individual-liberalismus. Das geht so weiter. Also das Problem war, dass diese Geste der Ablehnung sicherlich einerseits sympathisch ist, auch eine Menge auf den Tisch legt, was sonst ungesagt bleibt an Produktionsbedingungen, aber erstens diese Produktionsbedingungen angreift, indem sie mehr Aufmerksamkeit für sich fordert. Also ich würde sagen, im Kunstfeld eine klassische Geste, die individuelle Autonomie des Künstlers gegen die Massen. Das stellt natürlich immer gleich die Frage, warum sollte Wolfgang Müller derjenige sein, der ausgewählt wird und die anderen nicht? Also die und sie verhindert eine überhaupt Thematisierung. Das sind ja Zustände, die gibt es fast mittlerweile, muss man sagen, in jedem Museum, zumindest aber in jeder Galerie. Und dadurch, dass diese Geste so auf diesen Ort konzentriert und kapriziert wird, verhindert das eigentlich eine breitere gesellschaftliche Debatte über die Produktionsverhältnisse in der Kunst und vor allen Dingen natürlich auch eine Organisierung, eine solidarische Organisierung mit anderen. Also er hätte ja beispielsweise, das ist jetzt nicht als Vorwurf, sondern wie wir in Rosa Pieruz uns daran abgearbeitet haben, er hätte ja diese 699 Künstler versuchen können zu verbinden und sie zu fragen, ob sie tatsächlich sich ähnlich mies behandelt gefühlt haben und in einer ähnlichen Bedrohung gewesen wären und so dann entsprechende Solidaritäten produzieren können, um gegen diese Verhältnisse in der Ausstellung selber einen Protest zu üben. Er hat das nicht gemacht, sondern ganz klassisch als Künstler diese Kritik individualisiert und damit auch eigentlich die Chance verspielt, das tatsächlich zu einer Gesellschaftskritik werden zu lassen oder zumindest zu einer kollektiven Kritik. In diesem Neoliberalismus gibt es, oder dieser Neoliberalismus, den er da beschreibt als Neo-Individualismus, spielt die Nation erstmal direkt keine Rolle. Also ich kann auch, man kann aber glaube ich schon sehen, dass diese Markt- oder die Forderung der, für die Kunst markttauglich zu sein, viele Leute eben doch in die staatlichen Institutionen treibt und spätestens in den staatlichen Institutionen ist man mit der Nation konfrontiert. Bevor ich auf die Nation eingehen möchte, möchte ich ein anderes Beispiel noch nennen, und zwar diese Forderung, der Künstler soll Arbeiter werden und damit seine Autonomie kritisieren und gesellschaftliche Kritik befördern, ist gegenwärtig im Prinzip negativ verwirklicht worden. Der Künstler ist Arbeiter geworden oder soll nicht mehr Arbeiter als sozusagen seine gesellschaftliche Brauchbarkeit als Arbeiter erweisen. Und zwar kennt ihr das wahrscheinlich alle aus diesen Diskussionen um die Creative Industries. Die betreffen ja nicht nur, also klassischerweise von Richard Florida erfunden, betreffen die vom Grafikdesigner bis zum Projektmanager, Künstler und Designer jeden, aber in Berlin zumindest wird das sehr stark für die Kunst diskutiert, also wie können die Künstler produktiv gemacht werden. Und es gibt in der Kunst selber, in einem Zusammenspiel von staatlichen und ökonomischen Institutionen, diese negative Verwirklichung des Künstlers als Arbeiter. Als Beispiel möchte ich das Studio von Olafur Eliasson nennen, den kennt ihr wahrscheinlich, ne? Ich kann mal, kennt ihn jemand nicht? Ja. Okay. Dann gibt es hier dieses Bild von seinem... Ich glaube, die Pfeile sind gut. Das sind jetzt von seinem Atelier, ich guck mal. Das waren alle. Also interessant ist, dass Olafur Eliasson, weil ihr vorhin sagtet, das Projekt UFO-Universität sei auch entstanden als eine Politisierung des öffentlichen Raumes. Olafur Eliasson vor allen Dingen durch Kunst im öffentlichen Raum bekannt geworden ist, aber auch super slicke Kunst macht, über die ich jetzt gar nicht weiter reden will, sondern noch einmal über die Produktionsbedingungen dieser Kunst reden möchte. Man kann aber schon sagen, dass der so einer der Star-Künstler der letzten Jahre ist, hat eine Professur dann an der UdK bekommen, in der, die glaube ich auch richtungsweisend für diese Universität war, da stecke ich aber universitätspolitisch nicht so drin. Jedenfalls dieser Olafur Eliasson hat ein Atelier gegründet, das sah man da eben, also das ist in diesem 19. Jahrhundert-Gebäude, nennt sich Atelier, ist aber eigentlich, wenn man so will, eine Künstlerfabrik. Also er entwirft Ideen und diese Ideen werden durch eine Vielzahl von Leuten, ich glaube, es sind immer so 35 bis 50, habe ich gelesen, verwirklicht. Das sind wird beworben, Architekten, Handwerker, Köche und die sollen alle ein Kollektiv in diesem Atelier bilden und entsprechend arbeitsteilig ist dann die Produktion, also die Trennung von Hand- und Kopfarbeit. Eliasson ist sozusagen der autonome Kopfkünstler, dessen Konzepte dann in Handarbeit arbeitsteilig umgesetzt werden und durchaus auch im manuellen Akkord. Also das sind, diese Reproduktionsstätte, das ist ganz interessant, ist nicht nur Produktionsstätte, sondern sie ist auch so eine Art Flagship-Store. Also es kommen Leute hin, besuchen die, schauen sich das als wirtschaftliches Konzept an. Darüber gibt es mittlerweile Bücher, Interviews. Also diese Produktionsstätte selbst scheint einen ganz großen Teil der Faszination an diesem Künstler auszumachen, als neues Konzept Kunst zu produzieren. Und warum das so ist, da komme ich gleich nochmal drauf. In jedem Fall erscheint da, oder wird es in den Büchern so dargestellt, als erscheint da eine Utopie des gemeinsamen Produzierens, wie man sie sich nicht hätte besser vorstellen können. Also man isst gemeinsam Mittag, man produziert kleine Serien, es gibt eine Diskussion in den Pausen, wahrscheinlich steht auch ein Kicker da. Man kennt das vielleicht so ein bisschen aus dieser Diskussion, dass in den Unternehmen Hierarchien aufgeweicht werden und entsprechend dezentrale Netzwerke wirken sollen. Also so ähnlich ist das, nur ja. Das Ganze ist aber eingebettet, also heißt eben Atelier, was merkwürdig ist. Also das ist ja eine Reminiszenz an das 19. Jahrhundert, hat damit aber nicht mehr viel zu tun. Also nicht, dass das jetzt eine Kritik wäre, aber es ist interessant, warum das trotzdem so gezeigt wird, als sei das eine historische Reminiszenz an das 19. Jahrhundert. Das Interessante daran ist, dass es als Utopie erscheint, aber ja eigentlich die perfekte Durchsetzung genau dieser Abtrennung der künstlerischen von der handwerklichen Praxis ist, die sowohl die Artist Worker Coalition in diesem Slogan, der Künstler ist Arbeiter, weil er etwas produziert, oder er ist Produzent, weil er Ideen generiert, also immer diese Produktionsseite so zu betonen, hier tatsächlich anders ist, indem einfach gesagt wird, wir sind eine Fabrik und da ist diese Arbeitsteilung Standard und unhinterfragt. Und das ist unser Konzept. Das ist das, was wir als Vision der Kunst anbieten. Also die Kunst ist intellektuelle Arbeit und diese intellektuelle Arbeit ist eben hochgradig arbeitsteilig organisiert. Er nennt das auch Programm für Raumexperimente. Darum geht es dann auch. Es wird die ganze Zeit, auch wie im 19. Jahrhundert, an verschiedenen Lichtblitzen und Farbskalen erprobt. In der Literatur ist das auch gerade so ein Trend, dass man Hirnforschung wieder macht und bestimmte sensuelle Reize die ganze Zeit austestet, also die Kunst auf so sehr sensuelle, sie haben eigentlich keinen naturwissenschaftlichen Anspruch, aber es ist so ein naturwissenschaftliches, so eine Suggestion. Jedenfalls diese Betonung des Experiments und der Produktion ist sehr wichtig, auch wenn man nicht weiß, was da experimentiert und was da produziert wird. Es ist jetzt nicht direkt an irgendeine andere Firma angeschlossen, die dann tatsächlich Produkte generiert im Sinne von Design. Interessant ist aber, dass dieses Atelier angeschlossen ist an die UdK. Also das ist jetzt nicht, das ist so, dass die Studenten der UdK dort auch hingehen. Allerdings müssen sie sich da getrennt bewerben. Also das ist, ist natürlich ein Problem. Jemand hat ist Professor an der UdK, eröffnet aber so eine Art Subspace, der so eine quasi Elite-Universität begründet, die nochmal eine ganz neue Art von Studenten beherbergt und natürlich es auch schwieriger macht, dass die Studenten solidarisch miteinander an der UdK bestimmte Forderungen stellen, weil sie dadurch natürlich auch in diese zwei Konkurrentengruppen geteilt werden. Im Unterschied zur Universität, das muss Eliasson ja beweisen, warum ist mein Atelier besser als die Universität, gibt es ein Zitat, und zwar: Sollen die Studenten, sagt er, nicht weiter in einer abgeschotteten Umgebung arbeiten, denn das habe ihnen die Verantwortung abgenommen und sie von echter Arbeit und dem echten Leben distanziert. Also er tritt auch auf mit dem Anspruch, die Autonomie aufzuheben, aber wie wir sagen würden, in einer falschen Aufhebung, nämlich hier wird produziert, um zu produzieren, und zwar unter den Maßgaben, wo Partizipation keine Rolle spielt und auch nicht die Infragestellung der Mittel und Zwecke dieser Produktion. Das ist unter der Hand des großen Autors Olafur Eliasson. Ist natürlich interessant, weil dieser Produktivismus ja immer eine linke Kunstkritik war, gerade in den 20er Jahren. Und wenn man sich anschaut, wohin diese Geschichte geht, ist das vielleicht ein ganz gutes Beispiel, um das zu kritisieren, was aus dem Produktivismus geworden ist. So, jetzt kommt ein Sprung. Das ist ein Teil, der für Rosa Perutz genau diese Thematisierung der Produktionsbedingungen wichtig gewesen ist. Es gibt eine AG, in der ich eben auch war, Creative Industries, die sich mit genau solchen Fragen beschäftigt hat, die ja aber auf alle weiteren AGs auch zu übertragen wären. Wie verhält sich eigentlich das Verhältnis von Kunst und Wirklichkeit, von Kunst und Ökonomie, von Kunst und Produktion? Jetzt gehen wir mal... wie kommt man von da zum Nationalismus? Vielleicht eine ganz grobschlächtige Überleitung. Der Nationalismus ist eigentlich die Absage, genau das zu thematisieren. Also bei den Beispielen, die wir in Deutschland uns angeschaut haben, an Ausstellungen wie Kunst und Kalter Krieg, auch die Ausstellung Macht zeigen oder auch die Demand-Ausstellung, ist es immer so, dass Kunst nicht thematisiert wird als Produktionsverhältnis, dass es auch nicht um irgendein differenziertes Verhältnis von Kunst und Wirklichkeit geht, sondern tatsächlich so etwas zurückgekehrt ist wie die Kunst als autonomer Ideengeber, und zwar für die Nation. Ich möchte das an einem Beispiel machen, nämlich dieser Ausstellung Kunst und Kalter Krieg. Hat jemand gesehen vielleicht? Okay, dann müsste ich nur das wissen. Und... Vielleicht hat jemand diese Ausstellung Macht zeigen gesehen? Okay, also nicht, das sind jetzt nicht bestimmt ganz großartig wichtige Ausstellungen, aber wir haben uns die deshalb angeschaut, weil die eben beide im Deutschen Historischen Museum waren und beide, bei der Macht zeigen bin ich mir jetzt gar nicht sicher, aber die Kunst und Kalter Krieg sind beide gesponsert von der Bundeskulturstiftung. Und man kann schon sagen, dass das Deutsche Historische Museum so eine Art... Das klingt immer so zu technokratisch vielleicht, aber schon so eine Art Think Tank deutscher Nationalismus geworden ist auf dem Gebiet der Kunst. Das Interessante ist, dass die also immer auch eben nicht nur deutsche Kuratoren einbinden, sondern immer so Star-Kuratoren auffahren, die dann sich exzessiv mit der deutschen Geschichte beschäftigen und die Umgang, also die Aufarbeitung dieser Geschichte versuchen, ich würde mal sagen, ins wirklich Zeitgenössische zu übersetzen. Also das ist, an Kunst und Kalter Krieg ging es eben im Jahr 2009 um die Wiedervereinigung, in dem Jahr wurde sie auch eröffnet. Das war auch ein Hochjahr für Rosa Perutz, weil ja da ein Event das nächste jagte, was uns auch so ein bisschen erschöpft hat, weil wenn man sich immer nur an diesem Nationalismus abarbeitet, wie er sich wieder repräsentiert, führt das auch eben gerade, also man kann ja nicht so schnell arbeiten wie diese professionellen Werbeagenturen fürs Nationale. Also Mut zur Lücke. Diese Kunst und Kalter Krieg haben wir uns aber angeschaut, weil wir dachten, das ist nochmal wichtig, da wird nämlich sowohl die politische Utopie des Kommunismus über die DDR abgearbeitet, als auch die, was die Kunst betrifft, der sozialistische Realismus verarbeitet. Und wir natürlich wissen wollten, wie diese Ausstellung die Kunst in Anschlag bringt für die Illustration der Wiedervereinigung, weil es war eine Illustration der Wiedervereinigung eigentlich. Ich versuche mal kurz zu umreißen, oder du kannst es vielleicht auch, ich bin gerade so ein bisschen heiser, was in der Ausstellung war. Oder? Mach mal lieber, ich bin jetzt unvorbereitet. Ich muss eher was trinken. Also leider habe ich jetzt keine Bilder, das ist ja immer so ein bisschen blöd, wenn man die nicht gesehen hat, aber vielleicht kann man trotzdem so ein paar Stichpunkte, die wir uns gemacht haben, sagen, auch wenn ihr jetzt die Ausstellung nicht überprüfen könnt, ob wir das da richtig gesehen haben und was wir da gesehen haben, das ist so ein bisschen doof. Die war auch sehr groß. So. Mach den Jonathan nie, sagen wir auch noch. Den nehmen wir mal raus. Ja, also diese Ausstellung Kunst und Kalter Krieg hat nach einer anderen Ausstellung zu Deutschland stattgefunden, die das deutsche Feuilleton in Atem versetzt hat, nämlich 60 Jahre, 60 Werke. Vielleicht erinnert ihr euch, die Bild-Zeitung hat eine große Fotostrecke, jeden Tag ein Bild. Und es waren immer große Ölschinken, die also bedeutend für das nationale deutsche Kulturgut gewesen sein sollen und die also jeder Bild-Zeitungsleser auch kennen sollte. Man wusste, dass das eine harmlose Ausstellung ist. Die war im Martin-Gropius-Bau und sie hatte auf eine Art wirklich so einen trashigen Charakter, wo wir uns überlegt haben, wir machen da gar nichts, weil es ist so, naja, da waren eben die Bilder aufgehangen und interessanterweise stand aber zu jedem Bild auch die Geschichte seines Werdegangs, seines ökonomischen nämlich, also in welchem Besitz welcher Galerie er ist. Und so wurde Deutschland dargestellt als ein Land der prosperierenden Privatunternehmer, die eben auch Kunstsammler sind. Aber es wurde auch unfreiwillig dargestellt, dass Kunst eben eine Ware und nicht in erster Linie nationale Ideen transportiert. Also die hatte sozusagen fast was Sympathisches durch diese Warenhaftigkeit. Das war bei Kunst und Kalter Krieg wirklich anders. Man hat die tatsächlich auch gefeiert, im Feuilleton der Süddeutschen beispielsweise, als die bessere Ausstellung. Man hat sich über die Bild-Zeitung natürlich mokiert, da wurde die große, autonome, hohe Kunst in den Dreck gezogen. Jetzt aber im Deutschen Historischen Museum die echte deutsche Einheitsausstellung mit großen deutschen Schinken in Öl. Und das war tatsächlich so, dass man Kunstgeschichte dort inszeniert hat als deutsche Einheitsgeschichte. Es gab überhaupt keine politischen, historischen Informationen. Also die DDR hieß meistens gar nicht DDR, die hieß eben einfach nur Ostdeutschland. Und die Maler sollten, darauf können wir jetzt nicht eingehen. Interessant war natürlich die Auswahl der Maler und welche Bilder ausgewählt wurden. Man kann auf jeden Fall festhalten, dass der sozialistische Realismus, überhaupt alles, was mit Realismus, also selbst der kapitalistische Realismus Richters, keine Rolle gespielt haben, sondern tatsächlich nur Werke bemüht wurden, die in irgendeiner Weise den Anschluss machten dazu, dass es schon immer in der Kunst einen deutschen Einheitswillen gegeben habe. Ja, also das war wirklich merkwürdig. Oder in irgendeiner Weise der Künstler als autonome Figur bleibt er autonom, und zwar erst unabhängig von der politischen Geschichte des Landes, erst unabhängig von der ökonomischen Geschichte des Landes, er ist aber nicht autonom, was das Volk betrifft. Da ist er nämlich auf Tuchfühlung in der Regel. Und so wurde das inszeniert als ein großer, ein Sentimentalitätenkabinett der deutschen Einheit. Und interessante Sache ist natürlich, dass da Kunst tatsächlich ganz offen, würde ich sagen, als vorpolitischer Ausdruck aufgetreten ist. Und dieser vorpolitische Ausdruck tatsächlich ja sowas befördert wie alte Genius-Vorstellungen, ne? Also dass man, bei Kant der Genius, bei dem hat aus ihm die Natur gesprochen, hier könnte man sagen, war das so eine Art nationale Intuition, die in jeden Künstler hineingelesen wurde. Und zwar durch die Bank weg. Das hat auch Künstlerinnen wie Eva Hesse getroffen. Also das waren jetzt nicht nur, das kann man ja sagen, gut, Beuys, Immendorf, Baselitz, da muss man nicht diskutieren, dass die auch keine Bauchschmerzen damit gehabt haben, dass sie in dieser Ausstellung gelandet sind und auch die Werke sich so lesen lassen, dass sie tatsächlich das auch erfüllen. Aber es gibt tatsächlich andere, die da reingeschmissen wurden und man überhaupt nicht wusste, warum, und einige, die gar nicht auftauchten. Also vor allem Wen hatten wir noch mal als exemplarisch, der nicht auftauchte? Den hatte Johannes mal ausgewählt. Wie hieß der denn noch mal? Ach, fällt mir jetzt leider auch nicht ein. Also eine Figur, die wir interessant gefunden hätten und die nicht in der Ausstellung war, aber eigentlich als DDR-Maler. Naja. Heißig. Ja, mir fällt es jetzt leider auch nicht ein. Ja, und das war auf jeden Fall diese, die sozusagen die Geste, in der das dann quasi auch noch als kunsthistorisches Konzept verkauft wurde, war, man nannte diese Art der Aufführung oder alle Bilder, die man dort sah, nannte man als Stil kritischer Realismus, was natürlich eine interessante Wortschöpfung ist, weil man sich ja doch irgendwie an einem sozialistischen Realismus abarbeiten musste und um den zu integrieren, kritischer Realismus sagt und eben kritischer Realismus sagt. Ja? Also man sagt nicht, das ist die heroische Inszenierung Deutschlands, der Nation, sondern das Nationale besteht genau in dieser Bewegung, dass die Künstler, die politischen, ökonomischen Zustände natürlich immer im Hinblick auf den Einheitswillen kritisiert haben. Also der Künstler in permanenter Dynamik ist und dadurch auch aber in die permanente Avantgarde des Zukünftigen, aber immer im Rahmen der Nation. Also, und diese Figur, die haben wir eigentlich bei allen Ausstellungen festgestellt, dass also Kritik verlangt wird, aber so, dass sie entweder rückwirkend sozusagen etwas... wenn man heute sagt, Immendorf hat schon früher die Teilung Deutschlands kritisiert, ist das ja sozusagen ein risikoarmes Geschäft. Ja? Also heute ist Deutschland vereinigt und es wird sozusagen rückwirkend projiziert, dass diese Kritik gewesen sei und man damit schon über alle, wie gesagt, über alle politischen, ökonomischen Notwendigkeiten hinaus war und Kritik also so eine Art von, ja, eigentlich nicht mehr ist als diese nationale Intuition. Aber wichtig, genau, und diese Kritikfigur, die wir jetzt nicht noch an anderen Ausstellungen zeigen können, die spielt in Deutschland tatsächlich eine besondere Rolle und das aufgrund der Vergangenheit des Nationalsozialismus und des Holocaust. Es gibt diese Idee, dass der Künstler produktiv sein muss, experimentell, dass er für die Nation arbeitet oder für das Image der Nation auch in anderen Ländern. Also wenn man nach Dänemark schaut oder wo auch immer, in oft nationalistischen Ländern wie Ungarn ohnehin, da weiß ich gerade auch gar nicht, wie da bestimmte Künstler arbeiten, aber diese Art immer wieder sich als kritisch zu beweisen, ist eine besonders deutsche Art, weil man muss ja auch sagen, es gibt gar keine andere, mit der sie auf dem Weltmarkt bestehen könnten. Also hätte sich ein Gerhard Schröder hingestellt und gesagt, wir die Deutschen sind das und das, hätte er ökonomisch gar keinen Erfolg gehabt. Ähnlich in der Kunst, immer in dieser kritischen Geste kann man eigentlich nur seine Souveränität verkörpern und zeigen, Deutschland hat sich gewandelt, Deutschland ist das Land der Menschenrechte, Deutschland ist das Land der Kritik und gerade weil wir eine so schreckliche Geschichte hatten, ist Deutschland die Avantgarde dieser Kritik. Und das ist eine Figur, die dauernd bemüht wird, also Henrik M. Brode hat es auch mal den Sündenstolz genannt, das ist ja gleichzeitig bei Jonathan Mese zum Beispiel für das gesamte Werk essentiell. Also diese exzessive Aufnahme von nationalsozialistischen Symbolen, 5000 Mal mit dem Hitlergruß, genauso wie Anselm Kiefer, ist natürlich noch eine andere Nummer als eine konstruktive Kritik, aber dass es immer wieder diese Inszenierung der deutschen Vergangenheit gibt mit einer kritischen Geste, die ja aber fast mehr als eine Anrufung eigentlich ist. Darüber könnten wir vielleicht diskutieren, wie das bei Mese ist, aber das als Kritik zu lesen, fällt einem ja schon nicht einfach so zu. Also darum streiten wir in Rosa Pirutz auch oft über diesen Kritikbegriff, der ideologisch bemüht wird, aber die Frage ist ja, was ist daran denn eigentlich kritisch oder Kritik? Also versucht hat das ja diese Ausstellung Macht zeigen, nämlich die Autonomie der Kunst zu kritisieren und zu zeigen, wie sie durch heteronome Umstände mit der Macht verbandelt ist. Das hieß ja auch Macht. Die Frage ist ja, gut, Macht ist ein sehr schwammiger Begriff. Also da wurden gezeigt, Politiker, Banker, ich glaube auch einige Geschäftsleute, ob das jetzt die Macht ist, mit der man gesellschaftlich zu tun hat. Jedenfalls ganz groß inszeniert war natürlich Schröder, der Kunstkanzler. Und sicherlich auch wichtig für die deutsche Geschichte, dass er das tatsächlich exzessiv gemacht hat und natürlich auch da wieder mit dieser kritischen Geste, man sah dann ein Bild, er sitzt vor diesem vor dieser Baselitz-Arbeit, die diesen kopfüberhängenden Adler zeigt in Öl, in so expressiv fast gemalt. Und diese Geste ist ja tatsächlich, es ist eben nicht die Geste, die Deutschland heroisch präsentiert, es ist auch keine einfache Landschaftsmalerei, sondern viele waren dann überrascht, dass der Kanzler sich tatsächlich mit so einem gewagten Motiv zeigt. Andererseits, wie gesagt, ich würde sagen, ohne diese distanzierte kritische Geste ist in Deutschland überhaupt kein Nationalismus mehr zu affirmieren, aufgrund der Vergangenheit, das ist einfach gesetzt. Und eine Kritik liegt darin erstmal gar nicht, sondern dieser gestürzte Adler kann ziemlich viel sein. Vor allen Dingen kommt er immer wieder vor. Also bei all diesen nationalen Künstlern gibt es ja ein exzessives, was ich eben schon mal meinte, Kreisen um das Deutsche, was auch nie verlassen wird, wo alles hineingesogen wird und plötzlich diese Symbole eine solche Wichtigkeit erhalten, wie sie nie hatten. Also ich kann das jetzt nur sehr subjektiv sprechen, aber ich würde nicht auf die Idee kommen, mich im Alter von Jonathan Mese mit einem Hitlergruß irgendwo hinstellen. Warum denn? Also dieses Bedürfnis muss man ja erstmal haben und das kann man vielleicht auch mal hinterfragen. In jedem Fall, dort wurde also Kunst in der Ausstellung gezeigt als Image, als Werbung für Politiker. Sie sollte als Image verkörpern, dass die Politik innovativ ist, dass sie avantgardistisch ist, dass sie risikoreich ist, vielleicht auch ökonomische Prosperität symbolisieren. Um die Kunst ging es da eigentlich überhaupt nicht. Rosa Pirutz, im Unterschied, wenn ich die Kritik daran festmachen sollte, geht es tatsächlich um die Kunst und auch um die Kulturproduzenten. Also wir selber wollen uns nicht vom Feld der Kunst oder der Kultur abziehen lassen und wir wollen gleichzeitig auch die Kunst natürlich retten, da wo wir sie rettenswürdig finden, nämlich nicht als Subjekt die Kunst, sondern als Kunstproduzenten, weil uns was daran liegt. Bei dieser Ausstellung Herrschaft zeigen, gibt es eigentlich nichts zu verlieren. Also man kann das zeigen, es gibt aber kein Spannungsverhältnis zwischen Werk und seinem Gebrauch. Also es wird einfach gebraucht. Es gibt auch keine ideologische Aufarbeitung, wie eigentlich Kunst und Politik zusammengehen und wie sie gerade nicht nur in einem Verhältnis stehen, dass dort die Kunst produziert wird und dann kommt die Politik und vereinnahmt sich die Kunst, setzt sie in Szene für ihre eigene Imagepolitik, sondern interessanter wäre ja zu fragen, was hat das eine mit dem anderen inhaltlich eigentlich zu tun? Und genau, und ich erwähnte vorhin die eine Arbeit von dieser Verena, hieß die Verena, ich kannte die überhaupt nicht, muss ich gestehen, Verena Lange oder so ähnlich. Also das war eine Frau, die auch ausgestellt war für die Deutsche Bank, hat sie produziert. Die hat eben dieses Spiel gemacht, erst für die Deutsche Bank produziert, dann das Bild wieder zurückgezogen. Das wurde auch in dieser Ausstellung ausgestellt und sollte eben präsentieren, aha, hier hat sich endlich mal die Künstlerin, die autonome Künstlerin, die Eigentümerin ihres Werkes gegen die Indienstnahme der Kunst durchgesetzt. Was hat man damit gewonnen? Also man hat auf der Seite dieser Ausstellung eigentlich nur die Repräsentationsfunktion von Kunst gezeigt und gleichzeitig vielleicht eine ganz interessante Soziologie sogar der politischen Inszenierung begonnen. Aber wenn man seine Werke daraus zurückzieht und so tut, als seien sie überhaupt nicht in einem gesellschaftlichen Kräfteverhältnis, sondern als seien das allein Eigentumsfragen, und das finde ich, darauf läuft es hinaus bei dieser, ich nenne sie jetzt mal Verena, ihr müsst das leider nachgucken, ich habe ihren Namen wirklich vergessen. Mach gleich Vanessa. Bitte? Mach gleich Vanessa. Ja, nee, ich glaube, die hieß schon Verena. Da ist halt dann sozusagen die Eigentumsfrage entscheidend, dass man über die Eigentumsfrage nochmal diesen Skandal produziert, dass man über die Eigentumsfrage auch nochmal seine Dinge zurückgewinnt, aber die gesellschaftliche Debatte um die ideologische Rolle der Kunst ist damit nicht ansatzweise begonnen. Also ich glaube, da mache ich jetzt erstmal einen Einschnitt und vielleicht können wir dann einfach durch Rückfragen darauf kommen, wie wir als Rosa Pirutz damit umgehen, oder ihr hattet hier ja auch eine Ausstellung, die ich jetzt nicht gesehen habe. Aber ich sollte auch ankündigen, dass die jetzt deshalb nicht zu sehen ist, weil sie sozusagen Platz schaffen musste. Ah, okay. Für, konnten wir deshalb, Bernd ist auch anwesend. Mhm, genau. Okay. Vielleicht dazu auch sagen, damit sie sich bei den Leuten, die die Ausstellung nicht kennen und wie wir Bernd mit Rosa Pürz verbunden haben, die sollte ursprünglich anders heißen, die Ausstellung. Also Revolution schlief hieß der neue Titel. Angefragt wurden wir unter dem Arbeitstitel Deutschland, du bist fett geworden und dachten, das ist halt ein guter Anlass, jetzt nicht der Gegenstand, um das mal zu thematisieren. Was ist das Nationale in der Kunst und wie ist das Verhältnis zueinander? Wie positioniert sich ein Künstler zu dem immerwährenden sozusagen Glocke von oben und von den Diskursen, die man ausgeliefert ist, dass man national vereinnahmt wird zum Beispiel. Jetzt ist der Titel geändert, die Arbeit gibt es hier drin noch, die ist aber gerade halt nicht zu sehen, weil sie abgenommen wurde für die Projektion jetzt auf. Okay, das ist mal ganz kurz zum Comic auch zu werden von Bernd. Also man sollte dann ab Donnerstag... Ja, weiß, das ist das dann wieder dann steht es auch wieder. Gut, Klammer zu. Ja, also gibt es erstmal Nachfragen zu Rosa Pirutz oder zu dem ausgeführten Teil, oder? Ich kann das ja beides mal verbinden. Also ich würde schon gerne wissen, wer trifft sich da? Und wenn es jetzt ausschließlich Künstler sind, oder fast ausschließlich, oder schwerpunktmäßig, und auch eingedenk der Diskussionsmomente, die du gerade so referiert hast, die da in diesem Netzwerk kursieren, frage ich mich, ob das... ich übertreibe jetzt mal ganz doll, damit es so polemisch wird, ob das eigentlich nur darum geht, ein beleidigtes Künstlersubjekt zu befriedigen. Also klar, du hast an den Wolfgang Müller klar gemacht, dass es halt nicht nur geht, dass man auch einen Teil vom Kuchen abkriegt, es geht um neue Zutaten von Arbeit, aber ich frage mich, ob das, wenn man immer nur das Künstler fokussiert, selbst wenn es um Nationalismus geht, ob man da was Entscheidendes verliert. Also soll es eine Frage sein, ja. Wenn man das diskutiert, jetzt nicht nur auf die künstlerische Produktion die Diskussion nur zu beschränken, sondern zu fragen, was ist überhaupt Gesellschaft, was ist Nation, und dann zu schauen, wie auch historisch zum Beispiel der Künstler geworden ist zu dem, was er ist, und von dem es ja immer noch, also wenn es jetzt um Selbstverständnis geht, was ihr habt, ihr immer noch Versatzstücke gibt. Da gab es jetzt für mich keine richtige Kritik, ob tatsächlich so, dass ein Künstler, künstlerische Produktion an sich einen Selbstwert hat, oder ob das einfach genauso ein Geburt der industriellen Moderne ist, wie der Geniekult bei Kant und Goethe über Artist as a Worker, der Überhöhung des Künstlers, aber trotzdem noch eine gesellschaftliche Funktion haben, und zwar zuarbeiten affirmativ zu den Verhältnissen wie in den 70er Jahren im Westen oder in den USA. Ob diese Relevanz heute noch da ist, dieser Künstlerkritik? Also nicht. Das war jetzt verkürzte Frage. Eigentlich geht es darum, ist die Diskussion innerhalb von Rosa Pirutz so künstlerzentriert, wie sie jetzt erscheint, im Referat von mir? Oder schaut man auch, dass man als Künstler und dieses Selbstverständnis, was ja auch irgendwie noch bewahrt werden soll, auch Emanzipation von der Vereinnahmung, ob das an dieser Basis selbst auch mal sägt und fragt, was ist denn eigentlich? Wünschen wir nur, dass wir was wert sind? Oder ist das schon ein komischer Gedanke, der sich auch nur diskursiv anschreibt? Gibt es darüber hinaus also eine Diskussion? Also ich habe andersrum, ich biografisch jetzt wieder oder anekdotisch, ich habe Umgang mit dem Künstler-Dasein, so reflektiert es dann war, aus dem Kritischen auch gebrochen, wo ich meine, also ich verorte mich jetzt anders, ja, also der Idealismus ist sozusagen abgesenkt. Also ich glaube, der ist auch nicht zu halten, wenn man es ernst meint mit der Nationalkritik und mit der Kapitalismuskritik. Mhm. Und wie weit das Thema, ist eine ziemlich blöde Frage, sehr gefragt. Ja, naja, also ich kann ja vielleicht versuchen, oder wir können ja versuchen, so ein bisschen, also erstmal künstlerzentriert ist ja schon, Rosa Pirutz ist ja ein Künstler- und Kulturarbeiterinnen-Netzwerk, wo man schon sagen muss, wir haben gezielt Personen gefragt, die tatsächlich in diesem Bereich produzieren. Das heißt also, wir haben die tatsächlich als Künstler oder als Kulturarbeiter angerufen und sie sind auch als solche gekommen. Das muss man ganz klar sagen. Nur, die Produktionsbedingungen dieser einzelnen Künstler haben ja schon gar nichts mehr miteinander gemein. Ja? Also da gibt es den durch hohe dotierte Stipendien geförderten Künstler neben dem extrem prekarisiert Beschäftigten, neben dem, der von einer Galerie zur anderen springt. Also diese Produktionsverhältnisse, die widerstreiten ja schon dem, was du gerade sagtest, dem Künstler. Das sollte man ja eigentlich auch offenlegen, dass es diese Autonomie des Künstlers gar nicht gibt oder wie diese Autonomie, die er hat, tatsächlich auf welchen Füßen die steht. Das kann man ja auch machen, indem man die Produktionsbedingungen von Künstlern offenlegt. Und gerade dadurch reklamiert man ja nicht, dass man vor allem Künstler ist, sondern dass man darum auch diese Art Workers Coalition, damit reklamiert man ein Stück weit tatsächlich, dass man erst einmal ein Worker ist in einem bestimmten Produktionsverhältnis und keine besondere Dignität als Künstler hat. Andererseits sagen die Leute aber auch, die natürlich bin ich Künstler, weil von der, also ich definiere ja nicht alleine, oder nicht, das war unsere Diskussion, die Leute meine ich damit, ich definiere ja nicht alleine, ob ich Künstler bin, sondern das wird mir zugeschrieben durch ein gesellschaftliches Setting, was durch Institutionen besteht. Spätestens wenn ich Sozialhilfe beantrage, aber auch schon bei der Steuerabrechnung, muss ich das angeben. Das heißt, ich muss mich selber zuordnen in diesem Beruf und ich muss bei bestimmten Spielregeln mitspielen oder nicht. Es gibt einige, die das genauso gesehen haben wie du und gesagt haben, ich habe verzichtet darauf, meine Produkte Kunst zu nennen und mich Künstler zu nennen. In extrem prekarisierten Verhältnissen, muss man sagen. Gewonnen haben sie damit finanziell natürlich nicht, das ist auch nicht immer die Frage, nur ich würde sagen, das als Lösung zu proklamieren, sich aus dieser Identifikation zu stellen, ist eine Frage auch sehr schwierig. Also ich kann es vielleicht mal aus der Warte, aus der ich spreche, beantworten. Ich bin selber gar nicht Künstlerin, sondern auf diesem Feld der Kulturarbeit, was auch nun wirklich, da nennt man etwas Kulturarbeit, aber was ist das eigentlich? Ja, das ist ein neoliberales Konzept von Ich AG gemischt mit Sozialhilfe und ich weiß nicht was. Ja? Mir wäre das wichtig, genau damit zu brechen, zu sagen, es gibt den Künstler, die Kunst, die Kultur, sondern wie produzieren die Leute da eigentlich und warum halten sie trotzdem an der Art, wie sie arbeiten, fest? Also weil ja keiner von uns sagen würde, ja, ich wäre aber lieber Automechaniker geworden, sondern man arbeitet ja als Künstler und dann will man, entweder will man das oder nicht. Oder man muss darum streiten, so. Also ich glaube, der Inhalt der Arbeit, den man macht, erschöpft sich nicht im Begriff der Kunst, aber man kann es auch nicht gesellschaftlich verleugnen, dass er als Kunst rezipiert und definiert wird. Und diese Trennung ist natürlich falsch, wie du sagst. Also die Kunst als gesellschaftliche Institution ist nur in der bürgerlichen Gesellschaft eine und sie basiert auf der Trennung von geistiger und körperlicher Arbeit natürlich. Sie basiert auf der Trennung von eben dem, was Menschen zugestanden wird als autonome Arbeit, als selbstbestimmte Arbeit und der Arbeit von den meisten Menschen, die ohnehin schon immer fremdbestimmt ist. Also Kunst als eine Form von Arbeit zu begreifen, ist ja tatsächlich wichtig an dieser Art Workers Coalition gewesen, wenn man das so wenden will. Also vielleicht kannst du das noch... Ja, ich würde jetzt noch einen vielleicht ein bisschen anderen Punkt oder der noch in eine andere Richtung geht sagen, nämlich, also natürlich ist es überhaupt nicht genug, wenn man wirklich sowas macht wie... sagen, die Kritik ist sozusagen, der Kunstbereich ist so doof, da wird, keine Ahnung, falsch produziert oder so, lass uns mal die Produktion im Kunstbereich ändern. Mhm. Wenn es dabei bleibt und man sagt, man glaubt, dass man diesen abgesperrten Bereich sozusagen einfach ändern kann, ohne dass man gesellschaftlich irgendwas verändert, dann ist das natürlich eine Illusion. Sondern andersrum merkt man ja, gerade bei der Diskussion, das merken wir bei Rosa Perutz auch immer, wo die ganzen Verweise sind, warum sozusagen, das ist dann gerade der Punkt, der Künstler eben auch nur ein Arbeiter ist in einem spezialisierten Bereich, der nochmal anders funktioniert, der aber auch durch die gleiche kapitalistische Verwertungslogik zum Beispiel hindurchläuft. Das heißt, ja, man kann sich nicht auf Kunst beschränken, sondern muss natürlich gleichzeitig eine gesamtgesellschaftliche Kritik im Auge haben und sozusagen wie immer mitdenken, wenn man über den Bereich Kunst redet, aber dennoch... Also Kritik ist ja sozusagen dann auch am, keine Ahnung, wirksamsten, sinnvollsten und so weiter, wenn man das die in einem Bereich macht, um den es einem auch geht. Und insofern sozusagen, wenn Künstler jetzt aus dem Bereich der Kunst heraus und in den hinein, durch die gesamtgesellschaftliche Reflexion hindurch, ihre Kritik üben, halte ich das halt nicht für einen Kurzschluss oder sowas, sondern eher für sozusagen einen am Konkreten, vom Konkreten ausgehendes, über das Allgemeine und die Theorie gehendes, zum Konkreten zurückkommendes. Und deshalb finde ich das halt so wichtig, dass sich Künstler halt als Künstler sozusagen organisieren, ohne sich auf die Kunst zu beschränken. Also da haben wir auch diese Messe to Okay als ein Beispiel, wo dieser Versuch gemacht wurde, über die Grenzen der Kunst hinauszugehen, die Zusammenschlüsse mit politischen Gruppen zu suchen. Bewegungen gibt es, wie gesagt, in einmal als Kunstgewerkschaften. Man will ja nicht, also wenn man eine Kunstgewerkschaft macht, bedeutet das im Zweifelsfall auch zum Beispiel, den ganzen Hype um Autorschaft, den Künstler und so weiter zu vertreten, damit man eben sein Urheberrecht da durchdrückt, gegen meinetwegen den Kurator in einem Museum. Das kann man machen, ist unter bestimmten Dingen sinnvoll, so sinnvoll wie der Streik für höheren Lohn bei Schlecker oder Tarifvertrag bei Schlecker, was gerade war, ist aber nicht der einzige Zweck der politischen Organisierung, die wir im Sinne haben. Wir schließen die aber auch nicht aus. De facto gibt es sie ja gar nicht auf dem Kunstfeld. Das kann man auch sagen. Und die Frage ist ja, warum ist das eigentlich so? Und in der Regel hat man es ja tatsächlich schwer, dass die Künstler schon von vornherein wissen, sie sind nur dann Künstler, wenn sie auf in ihrer Individualität beharren. Und sie wissen auch, sie sind im Zweifelsfalle als Konkurrenten gegeneinander gestellt. Und dieses Verhältnis ist schon schwierig genug als Feld, um darin irgendwelche Solidaritäten zu produzieren, die tatsächlich auch solidarisch sind auf dem Feld, wo man meinetwegen 12, manchmal ja eben nicht 8 Stunden, sondern länger arbeitet. Also diese Abspaltung von Arbeit und Politik ist eben auch ein Problem. Ich würde gerne darauf reagieren, was du gesagt hast, nämlich, dass es den autonomen Künstler eigentlich gar nicht gibt. Und ich frage mich so ein bisschen, also ihr habt ja viel kritisiert, was sind da jetzt die impliziten Ideale? Also ich habe rausgehört, dass ihr eigentlich eine autonome Position vollkommen verfechtet, im Sinne von, ich habe genug Zeit für mein Werk und werde dann nicht in irgendwas reingefressen und ich habe freie Themenwahl, aber ihr sagt ja auch gleichzeitig, dass es so nicht funktioniert. Also was ist dann sozusagen das Ziel oder was ist das Konstrukt, das ihr vertreten könnt, wenn ihr andere kritisiert? Also da bin ich mir gerade nicht sicher, was da sozusagen euer Rückzugspunkt ist und die hehren Ideale, die ihr da verfechten könnt. Also ich würde ja sagen, gar keine. Also ganz blöd, wir machen uns ja nicht Gedanken, was ist richtige Kunst? Also was ist jetzt sozusagen, wo ist jetzt der Künstler, den wir einfach nicht kritisieren müssen, sondern der, die dann irgendwas ganz Tolles macht, wo wir sagen können, das ist von der Nation nicht angegriffen und vom Kapital. Weil es das ja auch eben nicht gibt, weil die Nation überall ist, das Kapital überall ist und sozusagen jeder sich irgendwie dazwischen langmogeln muss, dass er sozusagen in so einer Welt lebt. So. Und deshalb ist ist sozusagen der Grund des Zusammenschlusses halt nicht zu sagen, wie machen wir alle zusammen die richtige Kunst oder wie schaffen wir einen Platz für die richtige Kunst, sondern wir merken, wir haben alle schon eine Vorstellung, wir wollen etwas im Kulturbereich machen oder so, oft sehr verschiedene Sachen oder so, die aber alle sozusagen mit den gleichen Problemen zu kämpfen haben. Und deshalb muss ich gar nicht sagen, ich will unbedingt genau die gleiche Kunst machen wie mein Nachbar oder so, sondern wir haben das gleiche Problem, mit dem wir kämpfen. Und es geht auch nicht darum, sozusagen Leute zu kritisieren, zu sagen, so hier, der Künstler, der ist mal extra böse oder so, sondern es geht schon darum, bestimmte Strukturen zu kritisieren, in denen sich Künstler heute halt bewegen müssen. Und genau das ist das, was alle Leute bei Rosa Perez vereint, egal ob sie irgendein Ideal von großer Kunst haben, dir wird es so Leute geben, oder ob sie es nicht haben, ich wüsste jetzt nicht, was ich da so finde, sondern es geht halt um die Produktionsbedingungen und sich die Produktionsbedingungen zu reflektieren, unter denen man halt notwendig steht. Ja, aber dafür ist es ja auch notwendig, dass man immer eine eigene Position hat. Und dann, das mit Position meine ich vielleicht Ideale. Und ist es dann so, dass ihr als Individuen eben diese Ideale habt, die jeder hat? Oder könnt ihr euch da auch was einigen? Also ich sehe das ja auch. Ja, also es ist ja zum Beispiel nochmal, wir sind ja nicht einfach Leute, die unzufrieden sind, sondern es wir sind ein entschlossenes antinationales Netzwerk. Also zum Beispiel, wir diskutieren über den Nationalismus, über die Ausschlusskriterien des Nationalismus und dass wir die nicht wollen, ist damit implizit gesagt. Das heißt nur nicht, dass wir die Lösung haben, wie es dann besser sein könnte. Aber natürlich, also auch nochmal, man kann durchaus viele Sachen kritisieren, ohne eine feste Position zu haben. Ich würde sogar sagen, das ist Kritik. Weil wenn ich schon vorher weiß, was rauskommt, kann ich ja alles kritisieren. Kann ich sagen, das ist meine Position, der entsprichst du nicht, ideal, mein Ideal ist das, du erfüllst das nicht, also bist du raus. Das machen wir gerade nicht, sondern wir versuchen zum Beispiel dieses Beispiel mit Wolfgang Müller, das war die Position, weil du das eben sagtest, Zeit haben, selbst bestimmen, was man tut, das hat Wolfgang Müller in diesem Artikel als seine Position in Anschlag gebracht. Und das war nicht die Position von Rosa Perez, sondern ich würde einfach sagen, diesen Wunsch, den er da geäußert hat und diese Klage, die wird fast jedem nachvollziehbar sein, ja? Dass man also sagt, ich möchte selbst bestimmen, wie lange ich was produziere Und ich möchte auch gewiss sein, dass meine Arbeit in irgendeinen Dialog tritt, der mir irgendetwas bringt, der für mich Sinn macht. Ja? Das ist ja eine Form von Ideal, wo ich da ganz sagen würde, das ist ein Ideal, sondern das ist ein, ja, finde ich noch was, ja, Ideal klingt immer so, das muss für alle sein, sondern das definiert Wolfgang Müller für sich und ich würde sagen, das akzeptiert man, nur die Art und Weise, wie er das eingefordert hat, haben wir als politische Aktion kritisiert, weil sie eben nur für einen spricht, und zwar als Künstler, und dieser Künstler immer diese Autonomie, also da ist ja sozusagen der besondere Fall, dass man da zeigen konnte, Autonomie der Kunst muss man angreifen, weil sie immer nur eine für die Kunst ist, nicht für die ganze Gesellschaft. Aber in diesem Fall hat Wolfgang Müller ja gezeigt, auch die Autonomie der Künstler ist im realen Prozess, in dem sie sind, längst keine mehr. Also diese Idee, dass jemand tatsächlich selbstbestimmt als Künstler, als Genius, wie auch immer arbeitet, die findet sich nicht in unserer Realität. Und uns geht es darum, genau das aufzuzeigen, weil wenn man das Feuilleton liest oder auch bestimmte, also ich habe jetzt Literaturwissenschaften studiert, da liest man manchmal Arbeiten, da ist überhaupt niemals von Produktionsbedingungen oder irgendwas die Rede, das gilt als 70er-Jahre-Quatsch eben, sondern es geht tatsächlich um Ideen, Geschichte und so weiter. Also ich glaube, man muss unterscheiden, was tatsächlich vielleicht auch, wie du, vielleicht meintest du es auch so, das, was die Leute tatsächlich vortragen, was sie als politischen Willen vortragen, was sie selber für sich als Autonomie reklamieren möchten und das, was dann, sag ich mal, die Ideologie der Autonomie der Kunst ist. Und da würde ich dir total zustimmen, das muss man machen, weil so darum kämpft man ja, dass man irgendetwas will und mit irgendetwas unzufrieden ist und das auch diese Artist Workers Coalition getan hat, weil sie gesagt hat, die Autonomie des Künstlers führt dazu, dass der behandelt wird wie, dass man so tut, als würde er keine Arbeit verrichten und das eben auch nicht bezahlt werden muss, weil er ist autonom, er ist Freigeist. Bezahlung ist auch gar nicht gut für den, dann kommt er in diese Ökonomie und dann macht er irgendwie so langweilige Sachen wie die anderen. Also diese Mythen immer wieder zu konfrontieren mit dem, wie man eigentlich arbeiten will und wie man nicht arbeiten kann, aber auch. Manche wissen auch gar nicht, wie sie arbeiten wollen, sagen nur, so geht's nicht. Das würde mir auch reichen für eine Organisierung, wie du sagtest. Ne? Und welche Chance gibt ihr dann den anderen im Sinne von, also du hattest ja vorhin das Beispiel mit der Deutschen Bank gebracht, dass also die Künstlerin das Werk dann zurückgezogen hat, gesagt, das ist mein geistiges Eigentum. Wenn, sagen wir mal, solche Umstände kritisiert werden, welche Erwartungen oder so habt ihr dann die Deutsche Bank, wie sie reagieren könnte? Beziehungsweise, was wäre euch eine angemessene Reaktion? Na, ich würde sagen, eine angemessene Reaktion in hiesiger Zeit ist, dass die Deutsche Bank, sofern die Verträge das sagen, dieses Werk zurückgibt, wenn es denn vertraglich zugesichert ist, dass die Künstlerin das Eigentum an diesem Bild hat und damit das Recht hat, es zurückzuziehen. Wenn es vertraglich nicht genehmigt ist, ist es halt Raub und dann wird die Deutsche Bank zusehen, dass sie ihr Geld bekommt. Das finde ich auch völlig in Ordnung. Ja, das ist halt so. Kunst ist eine Ware in dem Fall. Und darauf hat sich die Künstlerin aber auch eingelassen. Das ist ja, sie hat das ja inszeniert. Sie hat ja für die Deutsche Bank schon mit dem Plan gemalt, dieses Bild dann wieder zurückzuziehen. Und ich finde, das ist so eine Performance, die kann man sich auch einfach schenken. Weil man gewinnt damit eben nicht, sondern man tut so, als sei das eine politische Geste. Aber das gehört auch dazu. Ich mache ja vor, in dem Moment, als sei die Kunst noch was viel Größeres, Erhabeneres als das, was ich da verkauft habe. Aber sie ist nun mal als Ware verkauft worden und so steht sie in jedem Museum und dann wird sie auch so behandelt. Und plötzlich wird das nicht mehr offen gemacht und auch so gezeigt, sondern es wird wieder zurückgezogen in diesen Mythos. Da gibt es aber noch etwas Eigentliches, was der Künstlerin zugehört. Und ich finde, das ist dann, was gewinnt man dadurch? Also ist das für irgendeinen was gewinnt auch die Künstlerin dadurch? Das ist ja eigentlich nur ein Verkaufsinstrument, also ja. Mit Provokation politischen Inhalt zu suggerieren, wenn ich da... Ja, und sogar vielleicht sogar noch einen Schritt schlimmer. Wir haben ja jetzt über Nationalismus geredet und dieser neue Nationalismus funktioniert ja lustigerweise gerade darüber, dass er sich gegen den Markt abgrenzt in gewisser Weise. Also es wird immer so geteilt, so es gibt die eine Hälfte, das Böse in der Gesellschaft ist so der Markt, der Kapitalismus und so weiter. Und dann gibt es aber so die guten Kunstorganisationen wie die Bundeskulturstiftung und so, hat Christian ja auch alles schon erzählt. Die dann sozusagen dagegen als so eine als eine Sicherheit gegen den Markt und als eine Abdämpfung und sowas wirken. Und immer mit diesen Aktionen, wenn man gerade heute so antikapitalistische Kunstaktionen als Individuum macht, macht man ja oft auch den Rückschritt damit objektiv, dass man sagt so, es gibt etwas ganz bestimmtes Böses auf dem Kunstmarkt und das ist das Geld verdienen. So, und damit macht man sozusagen die ganze andere Kunst gleich wieder reiner. Dass aber sozusagen dieses Geldverdienen natürlich immer dazukommt, dass das Problem aber schon in einer ganz anderen Repräsentationsfunktion von Kunst liegt, die meinetwegen eine nationale ist, das fällt damit immer vollständig unter den Tisch. So, es wird halt so gute Repräsentation von, was weiß ich, Individualität, Genie und keine Ahnung was, Autonomie, gegen halt Markt gehalten. Und das ist genau das, was sie macht und damit hält sie genau diese ganzen Ideologien wieder. Aber für nichts, ne? Also wenn man das nochmal vergleicht mit diesem Beispiel Messe Torquay, die haben ja sowas Ähnliches gemacht, die haben eine Kunstmesse performt, nachgemacht, im großen Stil, mit aber tatsächlich anderen Überschreitungen, also in der Allianz mit den politischen Leuten und so weiter, und haben dann ja aber auch diesen Sponsor angeworben und der wusste nicht, auf was er sich da eigentlich einlässt, dachte tatsächlich auch, das ist eine Kunstmesse, super Ding, um mich zu präsentieren, und haben den dann ja, haben das ja wirklich ausgekostet, den in diese Verhandlung reingezogen, aber parallel haben sie das ja durch diesen Kongress begleitet, versucht eine gemeinsame Allianz zwischen Künstlern darüber zu erzeugen, und sie haben, und das finde ich auch einen wichtigen Punkt, die Unternehmensgeschichte von Siemens nochmal als besonderen Sponsoren angegriffen, wo sie die Künstler wieder in eine Verantwortlichkeit genommen haben. Also dass diese Künstlerin in dem Fall geht da selber völlig unbeschadet raus. Es wird ja nicht darüber gesprochen, hat die Deutsche Bank in ihrer Vergangenheit dieses und jenes gemacht, sondern es wird einfach nur so getan, als sei die Deutsche Bank als solches schlimm und als hätte die Künstlerin auch die Macht über die Deutsche Bank. Und diese Illusion, dass man das als einzelne Künstlerin wirklich hätte, die unterscheidet sich ja nochmal von diesen politischen Allianzen, wo man wirklich sagt, es geht mir nicht darum, nur mein Eigentumsrecht durchzusetzen, das kann ich vielleicht sogar, wenn ich einen guten Anwalt habe. Sondern es geht mir darum, mich von diesen Strukturen frei zu machen und darüber andere Weisen zu testen und überhaupt rauszufinden, was sind denn die Weisen, in denen ich arbeiten will. Also was ist das, was ich als Autonomie und nicht nur als Selbstverwaltung reklamieren möchte. Und das hat diese Frau total verspielt, indem sie sich, ich würde auch sagen, ich habe das als so eine sehr effektive Marketingnummer, die auch so als i-Tüpfelchen in der Ausstellung saß, wahrgenommen. Aber wichtig ist eben diese kritische Geste, wo ich eben sagen würde, das ist nicht Kritik, sondern eben, ja, ich meine, die meisten dieser Kunstskandale basieren ja nicht mehr auf dem Vorwurf der Pornografie, sei das jetzt politisch oder sexuell, sondern eigentlich nur noch um Eigentumsstreitigkeiten, ne? Außer bei den Restitutionszahlen. Ich wollte noch zu den letzten zwei Redebeiträgen sagen, also dass ich denke, dass da wirklich auch ein Missverständnis besteht, was Kritik eigentlich will. Also es geht nicht um Ratschläge oder die Motivation ist nicht so die Anleitung fürs Richtigmachen. Also ich denke, es geht eben ja eher darum, Erkenntnisse zu gewinnen über Mechanismen und also ich denke, insofern ist auch gute Kunst auch zu einem sehr großen Stück immer immateriell. Und da habe ich auch so ein bisschen die Zweifel, ob diese Starkmachung der Bezeichnung Produzent des Künstlers so sinnvoll ist. Und ja, so mein anderer Gedanke war, also jetzt auch nochmal wegen dieser Provokation, die ja eigentlich heute nie, also keine mehr ist einfach, dass ich jetzt also einige Texte von Dadaisten gelesen habe und da auch ziemlich viel Wahres und ja auch auf die heutige Situation im Kunstmarkt bezogen, also gelesen habe und das aber eben ja da ja wirklich noch also auch als Provokation funktioniert hat und heute das ja ständig versucht wird zu reproduzieren, aber ich mich halt so ein bisschen frage, ob dieses eigentlich das Fortschrittlichste wäre, gerade die Gegenposition, also dieses Anti-Bourgeoise, was da bei den Dadaisten so stark auch war, also umzukehren und für eine ganz klassische bürgerliche Kunst einzutreten. Und ja, also dass ich in vielen Kunstbereichen eben auch so sehe, dass man versucht, so immer mehr wegzukommen von der eigentlichen Kunstrichtung oder wie man es nennen will, also jetzt auch zum Beispiel im Theater. Und es war aber vielleicht, ja, also so, es geht eigentlich total verloren, sich auf wirklich auf die Ausdrucksmittel sich zu konzentrieren oder so, sich zu fragen, was man damit ausdrucken kann, sondern immer so eine Selbstnegation ja, herhalten muss. Ja, ich meine, wenn man das jetzt nochmal sieht von der Position Rosa Pirutz, ist es natürlich so, dass auch die bürgerliche Kunst ja sehr viel über Provokation lief, aber wir sie nicht mehr so wahrnehmen. Also zum Beispiel zu seiner Zeit war Schiller nicht bekannt und eine große Provokation. Heute ist er im Kanon und niemand denkt daran, dass er eine Provokation war. Insofern ist das ja immer schwierig. Was ist eigentlich als Avantgarde und als Anti-Bourgeois durchgekommen und was hat sich dann verfestigt zu so einem Kanon? Für Rosa Pirutz, finde ich, ist daran relevant zu sagen, auch ich möchte damit nicht gegen die Eigenständigkeit der künstlerischen Produktion sprechen. Und auch gibt es Kunst, die nicht materiell ist, ne? Also Literatur zum Beispiel, obwohl sie einen materiellen Bodensatz hat. Ja? Und den muss man immer wieder herausarbeiten. Aber für Rosa Pirutz ist wichtig, dass egal, ob das Werk jetzt bürgerlich oder anti-bourgeois produziert ist, was auch immer das dann heißen mag, dieser Künstler und dieses Werk alleine nicht die Macht haben, darüber zu bestimmen, wie das Kunstwerk rezipiert wird. Da klafft einfach nochmal eine Lücke. In dem Moment, wo das Kunstwerk auf dem Markt ist oder auch staatlich verteilt wird über das Goethe-Institut und so weiter, habe ich das aus der Hand in die Interpretation von mir fremden Menschen gegeben, in Kräfteverhältnissen, die nicht mehr unter meine Autorschaft zu bringen sind. Und dann macht es auch keinen Sinn zu sagen, das ist aber doch meins. Das würde auch bedeuten, ich will nicht, dass ihr das interpretiert. Ich möchte nicht, dass ich das abgebe. Das will man ja aber eigentlich. Sondern eben zu sagen, wir müssen uns organisieren und darüber einen kollektiven Streit, einen verbindlichen Streit führen. Und den muss man irgendwie hinbekommen. Und das bedeutet auch, dass eben durchaus unverdächtige Werke plötzlich in ideologischen Zusammenhängen auftreten können, obwohl sie selber für ganz andere Interpretationen zugänglich wären und auch der Künstler ganz anders politisch als Subjekt sich verhalten würde. Aber es ist immer wichtig zu erkennen, diese Kunstwerke stehen in einem institutionellen und soziologischen Feld, was tendenziell nicht kontrollierbar ist von uns Einzelnen. Es kann auch sein, dass jemand, der Rosa Pirutz ist, morgen in der Goethe-Institut Südafrika, Deutschland, du bist fett geworden, Ausstellung ist oder so. Es kann alles passieren, das wissen wir ja nicht. Aber wie handeln wir dann? Dann macht es ja nicht Sinn zu sagen, du Böser, du bist jetzt aber da in der Ausstellung. Darum geht es nicht, Leute moralisch als einzelne Person anzugreifen, sondern eben zu fragen, was macht man jetzt? Zu dieser Frage, wie produziert man Kunst, haben wir uns noch gar nicht verhalten, weil wir gerade nicht als Rosa Pirutz wollten, darin einzugreifen, wie die Einzelnen produzieren. Wir wollen ja auch keinen antinationalen Ästhetikkanon entwerfen oder so etwas, das wäre ja furchtbar. Was ich aber schon, wo ich mit dir, glaube ich, übereinstimmen würde, auch wenn ich da nicht für Rosa Pirutz sprechen kann, dass diese Geste der Provokation tatsächlich total erschöpft ist und gerade für den Nationalismus äußerst fruchtbar ist. Also Jonathan Mese ist genau dieses Beispiel. Der arbeitet nur über Provokation. Ich würde sagen, das ist der Erbe Dadas im nationalen Sinn. Und es funktioniert total gut. Und gut, trotzdem kann, ne, also das ist eben interessant, warum diese Provokation dafür so gut taugt. Vielleicht auch, weil man es immer wieder zurückziehen kann, weil man sagt, so war es doch nicht gemeint, es war nur eine Provokation. Aber gerade diese Provokation, die Avantgarde ist, bestimmte Projekte auch durchzusetzen. Und es ist ja aber auch so eine Idee davon, der Künstler wirft Ideen, immateriell, er ist der Stichwortgeber, er ist der Avantgardist. Und wie diese Ideen dann in die Wirklichkeit treten und was sie da in der Wirklichkeit machen, das hat ihn gar nicht mehr zu interessieren. Das ist so wie bei Olafur Eliasson, da ist meine Fabrik, da produziere ich meine Wirklichkeit, nämlich Licht, Blitz und Funken, und dann werfe ich die in die freie Wirtschaft als reines Experiment. Was dann die Wirtschaft damit macht, in welchen Verhältnissen, dazu kann ich gar nicht sagen. Und dagegen, glaube ich, oder nicht dagegen, aber damit muss man irgendwie umgehen. Ne? Also diese Brüche gibt es, aber was, ja, Aber also zurück zu dieser internen Frage, Provokation ja oder nein, kann man, glaube ich, ganz schlecht so beantworten. Aber es ist eben wirklich interessant, warum fast alle Darstellungen des deutschen Nationalcharakters so extrem anarchistisch daherkommen. Es gibt ja überhaupt nicht mehr diese Darstellung von Deutschland als bürgerliches Biedermeierland, sondern wenn es die, zumal so fast in der Literatur ist es fast schon schwierig, vielleicht kann da jemand noch andere Beispiele nennen, ich bin mir da auch nicht so sicher, aber Jonathan Mese, Daniel Richter, das sind alles Figuren, die eine zum Teil linke Geschichte haben, die anarchistisch, unmittelbar, jung, dynamisch nach vorne rüberkommen und überhaupt nichts mehr von irgendeiner gesättigten bürgerlichen Kultur an sich haben. Und das sind ja doch die, die durchaus sehr national bemüht werden oder sich auch selber dafür hergeben. Also jetzt, also ich kann zwei Antworten geben. Erstmal, ich bin Literaturwissenschaftler, der gerade dazu arbeitet, und ich würde aber etwas anderes nochmal nachfragen, beziehungsweise gleich jetzt wirklich auch um Jesus des Meckerns wieder. Wenn ich damit als Künstler nicht leben kann, dass ich für Hinz und Kunst die Berufungsinstanz bin, ja, und das massenhaft. Also ich gebe mein Werk in die Verwertung, ob das nun die Warenverwertung ist oder die institutionelle, die auch als Ware dort funktioniert, Eintrittsgelder und so weiter, dann jammer ich rum, ich bin jetzt Berufungsinstanz für die Nation, dann bin ich mal das für den freien, autonomen Künstler, dann bin ich dort mal für die digitale Bohème, dann bin ich dort mal ein für die junge, wilde Offspace-Szene, wie wir dann auch mal gehalten wurden, ja, vom Art-Magazin. Wild und jung, ach, das habe ich gelesen, ja, das fand ich lustig. Und dann jammer ich doch nicht rum, dass ich permanent Berufungsinstanz werde, versuche, Dinge abzusichern, da ändere ich doch was an diesen Instanzen, die sich auf mich berufen wollen, weil das sind doch gerade, so konnte ich ja damit leben, das sind anscheinend Instanzen, die mir und meinem Sinn, was ich als Leben will, als Biografie will, zuwiderlaufen. Da sage ich doch, dann ändere ich an die Institutionen, was die Nationen sagen, dann ändere ich an die Institutionen, was die sagen, das ist für mich eine Ware, an den Institutionen, die sagen, du musst institutionell arbeiten, sonst kriegst du hier kein Stipendium, dann ändere ich was an der merkwürdigen, durchgesetzten Kunst-Art-Magazin-Gestus. Also, das ist ja nur ein Nebenschauplatz zu sagen, oh, ich will eindeutig rezipiert werden. Ich kann damit nicht leben. Aber das hat keiner gesagt, ne? Oder es kam jetzt aber so ein bisschen. Nee, dann möchte ich wirklich. Nee. Ich habe das nur sozusagen gegen die Vorstellung, dass man etwas einfach immer zurückzieht und sich wieder aneignet und sagt, ist aber meins. Ich hatte es gerade dagegen gewendet, weil das immer wieder nur diese Vorstellung des Autors befestigt, anstatt auch dieses Eigentumsrecht. Es war eine immanente Kritik, dass der Autor zugleich verlangt, dass das Werk abgegeben wird, gelesen wird, weitergereicht wird und dann, wenn es brenzlig wird, sagt, nee, so war das nicht gemeint, dass es zurückzieht. Das hat ja auch so was Kokettes, ja? Also das ist sozusagen, das ist eben das Risiko, mit dem man leben muss. Und Rosa Perutz sagt eben nicht, einzelner Künstler, geh hin, verlange dein Werk zurück, sondern geh dazu über, die gesellschaftlichen Verhältnisse zu kritisieren, die genau diesen Umgang mit deinem Werk. Da sind wir d'accord. Okay, das war verstanden. Also wirklich ein Missverständnis. Da habe ich die szenische Rede von dir als eigentliche interpretiert. Das andere ist, das ist mein Forschungsfeld auch in der Germanistik, es sind dezidiert Literaten, die jung sind, die auch teilweise aus einer linken Ecke kommen, also nicht die Nationalisten oder die rechten Populisten sind, sowas wie Tanja Dückers, Ulla Hahn, die man jetzt sagen, nicht sagen kann, die liebäugeln mit dem Rechten, überhaupt nicht. Aber das sind den Leuten, denen der Kulturbegriff aufgeht, der kulturelle Identität aufgeht, sowas wie Erinnerungskultur, kulturelles Gedächtnis, und die merken gar nicht, also das sind wirklich Leute, die das Leben abseits der Politik stark machen wollen und merken gar nicht, wie stark nicht nur affirmiert es wird, sondern gefestigt und festgeschnurrt es wird. Und das ist ein großes, also das große Dilemma dieses kulturellen Paradigmas. Also wenn das einmal einleuchtet, glaubt, dass die Kultur der Politik vorausgegangen ist und nicht umgedreht, wie es eigentlich ist. Genau, so wie in der Ausstellung Kunst und Kalter Krieg wurde es genauso inszeniert. Ja. Und das ist der nationale Mythos, dass die Kultur allem, was tatsächlich auch gewaltförmig, künstlich, durch Streit, aber auch durch Ökonomie, durch blinde Gewalt vonstatten ist, ein einigendes Band durchläuft, nämlich die Nation. Und weil die Kultur, wie, also da würde ich eben sagen, das macht uns deshalb auch, ist es auch so wichtig, die Kultur zu kritisieren, weil die wird für das Nationale bemüht. Es ist ja nicht so aufgeklärt, dass Leute sagen würden, ja, hier Nation ist, was eben ökonomisch am erfolgreichsten ist, Bildzeitung, 60 Jahre, 60 Werke, sondern die auf dem Feld der Kultur ist es, nein, es ist beyond. Das ist das, was immer durchläuft und woraus wir unsere eigentlichen Gefühle, unser Sentiment und so weiter nehmen. In unterschiedlicher Heftigkeit sind jetzt nicht alle upfront Nationalisten, aber das ist eine Ideologie, die die Kultur ganz genau so in sich hat und das muss man dringend... Die Kultur als Diskurs ist ein Ausgeburt dieses Denkens, ihn als nicht politisch zu sehen, als ahistorisch, als bedingend anthropologisch in uns eingeschrieben, wir können es nicht dazu verwandeln, also ein neues idealisiertes rassistisches Denken ist das. Anders ist es da nicht zu haben. Und nicht ohne Grund ist gerade Deutschland das Land gewesen, was in den 90er Jahren die Kulturwissenschaften gegründet hat und ein Exportschlager wurde mit Nünning, Erl, den Assmanns, also diesen Bewegweisen. Ja, jetzt muss man sagen, die haben das wiederum aber übernommen aus den angelsächsischen Ländern, den Cultural Studies, die eigentlich aus einer marxistischen Ecke kamen. Naja, aber dann muss man... Die haben es halt transformiert. Ja, dann, aber diese Eigenart der Kulturwissenschaften, wie sie dann in Deutschland sich durchgesetzt hat, als eigene wissenschaftliche Disziplin mittlerweile, ist eine andere Qualität, als man jetzt Greenblatt sieht oder so, komplett. Und selbst da würde ich sagen, vorsichtig, klar, vielleicht auch anderes bemühen, aber das ist schon ein Scharnier, das die Geschichte als innere Veranstaltung zu denken und zu überführen. Also wie Habermas ja auch, das ist ja... Aber was würdest du sagen, ist an diesen jungen Autoren jetzt in der Literaturwissenschaft, wenn man das vergleicht oder wenn das an einer Figur, die jetzt so Jonathan Miese-äquivalent wäre, was ist da... Dieser Typus, der da verkörpert wird, also, da, weil ich habe auch den Eindruck, in der Literatur ist die Gewichtigkeit, also Mese, dieser anarchistische Schmierfink, ne, der die ganze Zeit zappelt, wie dieser irgendwelche Hitlergrüße ausfüllen muss, das ist ja so eine ganz komisch perturbierte Irrationalität, ja, die aber zugleich, da darf man ihn ja auch nicht unterschätzen, die Kunst in allerhöchstem Maße wertschätzt, wenn man mal dieses ganze Gerede von Diktatur der Kunst ernst nimmt. Das ist ja jemand, der das nicht eindeut relativieren würde, der nicht einen Moment an dieser Autonomieverstellung des Künstlers herumkratzen würde. Im Gegenteil, daraus bezieht er diese gesamte Kraft. Und in der Literaturwissenschaft, würde ich sagen, gibt es das genauso, wie du beschreibst, aber immer mit einem bislang noch sehr, sehr deutlichen Fokus auf die Abarbeitung einer deutschen Vergangenheit. Immer noch. Das funktioniert aber haargenau so. Das Einkaufen. Dass sich auseinandergesetzt wird mit der Geschichte, ist gleichzeitig eine Intronisierung, Idealisierung dieser Geschichte. Das ist das Binde, dass man sich auseinandersetzt. Das macht halt die Kultur aus. Klar, das ist reichbasiert alles ganz schlimm, aber darüber sind wir uns einig. Ist das Verbindende. Und setzt eines das neue historische Denken ins Recht und ist dann gleichzeitig auch verpflichtend, dass man sich damit auseinandersetzen muss und eint die Nation als Erinnerungskultur und ist dann genauso verpflichtend mit demselben Hebel wie im 19. Jahrhundert. Oder wie dann zu Zeiten des, kann man nehmen, was man will, jede historische Ideologie funktioniert ja so. Und was gerade so hip, also ich habe ein bisschen was zu Krach gemacht, der, okay, das kann man nicht sagen, dass der unter links ist, aber man denkt ja auch, der ist komplett apolitisch, man liest dann nach Faserland. Ich habe damals über witzigerweise Heimatbegriff, wie schleicht er sich ein, trotz alledem noch? Und ach, das merkt, ist ja ist, interessant. Wir hatten heute auf der Zugfahrt genau das Gespräch darüber. Erzähl mal weiter. Also wenn nicht... Vielleicht auch, nein, aber wenn so nicht, dann... Nein, aber ich, nee, wenn man das jetzt nicht generalisieren kann, nicht. Aber das ist eine interessante Figur neben Mese, wenn man jetzt Kunst nicht nur als bildende Kunst versteht, weil nämlich auch Faserland ja rezipiert wurde als der große ästhetische postmoderne Roman, der sich auch immer als so avantgardistisch generiert hat. Ja? Also damit hat eine neue Ästhetik in der Literatur begonnen, das macht ihm keiner nach und alle fanden es toll. Und genau diese ganzen Stellen, wo es um die deutsche Vergangenheit geht, erstmal rigoros überlesen wurde. Da dachte man erst... SPD-Nazi und so weiter. Ja. Und jetzt, und es noch gar keine Aufarbeitung dessen gibt, wie das eigentlich... Eine Kollegin arbeitet gerade. Ja, das ist wirklich spannend. Und ich glaube, das sind ja Dinge, die ich spannend finde, deshalb, auch wenn das immer Autoren sind, über die wir jetzt reden, weil sich da doch zeigen lässt, wie sich ein Verständnis von Nationalismus und Kultur verändert hat. Also Pop-Literatur ist da ganz wichtig, weil daran ja gesagt wurde, es ist keine schöne Literatur, das ist auch keine hohe Kunst, also wenn es jetzt nur um das Handwerk ging, aber darin zeigt sich endlich das neue Selbstverständnis der Deutschen und eine neue Zeit sei gekommen. Also der kritische Geist ist abgehakt und wie gesagt, es ist nicht schön, ist auch alles irgendwie ein bisschen flach, aber das ist sozusagen ein Zeichen, man guckt nicht mehr rein, sondern es ist halt ein Ausdruck von irgendwas anderem, nämlich einem neuen nationalen Selbstverständnis, und darin wird es virulent, und deswegen hofiert man den auch, obwohl man den ästhetisch beiseite legt, ja, aber sozusagen ist ein Beweis für die neue Geisteshaltung. Ja. Und, das und wenn man ist aber wirklich mal zum Diskurs vom Filter absieht, aber gar nicht zum Buch, und wenn man ein Buch liest, ist da aber auch nochmal eine ganz andere Geschichte zum Nationalgedanken, der auch zwar interessant ist als das Reden darüber, aber auch beängstigend teilweise, ja, wie apolitisch das alles dann genommen wird, dass man sich komplett rauszieht und nur noch sich flüchtet ins Kunstwerk und glaubt, man hätte da was Politisches gesagt, und das ist erschreckend. Und da gibt es allerhand in Deutschland, die so arbeiten zurzeit. Also zumindest ist diese Pop-Wahrnehmung auch deshalb interessant, weil wir am Anfang von Rosa Perutz mal eine These hatten, dass für die Kunst diese überbordene nationale Lesart, also die Verpflichtung auf nationale Inhalte, nämlich auf die Geschichte des Deutschen, auf die Symbole der deutschen Geschichte und so weiter, zu tatsächlich der Auflösung der Hochkultur führen in so eine Art von falscher neuer Massenkultur, die dann vielleicht deutscher Pop heißen könnte, aber dass es tatsächlich doch so ist, und das hattest du ja auch vorhin gesagt, dass man schon den Eindruck hat, die ästhetischen Urteile rücken auch tatsächlich ein Stück weit zurück, also entweder ästhetizistisch oder national ästhetizistisch. Die haben doch nie gegolten, wenn man die Kunstdiskussion des 19. Jahrhunderts, das sind auch alles ganz normale Berufungsinstanzen für den historischen Tellers, auch da schon zur deutschen Nation, das ist Zivil Janisch gewesen. Da hat auch keiner mehr in die Bücher geschaut, es ging, ging eigentlich auch nicht ums Handwerk, es gab keine... Genau, aber daraus erklärt sich ja, nur um das zum Schluss nicht, dass ich wieder missverstanden wäre, ich will nämlich nicht sagen, dass das gab es mal, ist jetzt weg, sondern daraus lässt sich vielleicht erklären, warum Künstler im Namen ihrer Werke argumentieren, weil es um was gehen soll. Oder wir bei Rosa Perutz auch diese Diskussion hatten, wenn wir gegen das Nationale in der Kunst sind, sind wir dann nicht für die Autonomie der Kunst, im Sinne ihrer Eigengesetzlichkeit, im Sinne der tatsächlich ästhetischen Logik und Kriterien, die diesen Werken zugrunde liegen. Und das ist nochmal eine Diskussion, die gar nicht so sehr mit der ideologischen Figur der Autonomie zu tun hat, sondern... auch ein wichtiges Beharren sind, das man auf seine Arbeit haben kann. Also nur um nochmal einzuschränken, jetzt sind die aber beide schon gegangen. Weil die vorhin nach der positiven und negativen Rolle der Autonomie fragten. Ja, man kann ja immer fragen, Autonomie wovon? Das ist an sich sehr schwierig, ja. Ja. Man kann immer fragen, was ist der Gegenstand der Unabhängigkeit, den ich erwirtschaften will, also den ich auch erarbeiten will. Ist es einer, dass ich vom Wetter unabhängig bin, eine von meinen Bauchschmerzen, oder ist es eine von einer Macht, die sich da einschreibt, die mich vereinnahmen will? Das sind ja ganz unterschiedliche Schauplätze, aber alles kannst du irgendwie mit Autonomie beschreiben, ja. Und da würde ich einfach dezidiert sagen, da muss man halt schauen, wer mir nicht lieb ist. Und manche Sachen zum Beispiel, dass ich von meiner Schwester vereinnahmt werde, weil die mich so und so liebt, ist mir dann auch wurscht. Sogar da finde ich eher geschmeichelt, da bin ich ganz unkritisch auf einmal, ja. Aber dass man das halt sondiert und dann den Autonomiebegriff einfach mal kennt und guckt, was fliegt da raus und was sollte drinnen bleiben. Ja, wobei, also wie du es jetzt so sagst, finde ich, steckt da auch schon wieder was Gefährliches mit drin. Wenn du sagst sozusagen, ich hab, bin derjenige, der vereinnahmt wird, dann sieht das immer so aus, es gibt auf der einen Seite den bösen Staat oder die Nation, die sozusagen gar nichts mit dir zu tun hat, und dann kommt die auf dich, armes, unschuldiges Tabula Rasa-Subjekt, das eigentlich nur gute Wünsche hat, und so, ne, und auf einmal bist du von der Nation vereinnahmt. Das Schlimme ist ja andersrum, wenn man sich das so anguckt, in diesen Kunstwerken, dass sozusagen genau dieser Wunsch nach, zum Beispiel nicht diese Gewalt auf dem Markt oder so, sondern nach so einer neuen Instanz, die sozusagen alles vereint und so, gibt es in der Kunst sozusagen aus Gründen, weil sie sozusagen, also die tatsächlich in gewisser Weise subjektiv kritisch sind, weil sich Leute nach etwas sehen, das nicht so zerklüftet ist und frag mich nicht was so. Alles falsch sozusagen, aber es ist sozusagen erstmal, es sind die Subjekte selbst und es ist keine Vereinnahmung, sondern es sind die Subjekte selbst, die Wünsche haben und die meinen, dass sie diese Wünsche sozusagen in dieser Kunst so darstellen. Und die passen dann einfach total gut zum neuen Nationalismus. Ich meine, Künstler sind ja auch nicht die ganz anderen Subjekte zu diesen ganzen 100.000 Deutschen, die da rumlaufen und irgendwelche ihre Fahnen schwenken. Ne? Also ich meine, sie fühlen sich wahrscheinlich intellektueller oder so, aber nur weil man Künstler ist, ist man ja nicht weniger deutschfühlend oder so. Also so, oder weniger Nationalist. Also deshalb, ich glaube sozusagen, diese Vereinnahmungssache trifft es da nicht, sondern man muss sich fragen, warum ist eigentlich so viel deutscher Einheits- und Stärke- und Geborgenheitswunsch auf der Welt unterwegs, sozusagen. Aber ja, nicht nur, sondern es gibt ja tatsächlich doch auch eine Neuerung des deutschen Nationalismus, der Richtung Europa geht und wo tatsächlich nicht nur jetzt die Gefährlichkeit ist, dass man jetzt sozusagen den Nationalsozialismus reloadet oder so, sondern da hat sich ja etwas modernisiert. Und es ist eben merkwürdig, dass auf der einen Seite diese anarchistischen Wildfiguren stehen, wie Jonathan Mese, die sich immer noch an diesen Figuren abarbeiten, andererseits aber ein extrem aufgeklärter, sachlicher, modernistischer Nationalismus angepriesen wird, der tatsächlich auch zu tun hat mit dieser Notwendigkeit, sich auf Europa irgendwie zu vermitteln und auch nicht nur zu vermitteln, sondern tatsächlich ist Deutschland eine die stärkste Nation mit Frankreich in Europa und das ist ja schon auf den Dokumenten auch zu sehen. Also ich glaube, man muss dann immer gucken, dass dieser Nationalismus nicht als so eine Nationalisierung im alten Sinne nur dargestellt wird, weil da, wenn man sich jetzt die Dokumente anschaut, tatsächlich ist das da weniger zu finden. Die Frage ist nur, ja, was hat das eigentlich zu tun mit der nationalen Realität dann noch, ne? Also dieses ganze, da ist ja so eine Multikulturalität eigentlich Verpflichtung, also was heißt das dann aber noch oder was wird da dargestellt? Ich glaube, das sind dann sozusagen, Nationalismus muss nicht Hakenkreuz und Anarchismus und Wildsau heißen, das kann auch ganz anders aussehen, nämlich in diesen Figuren, die man, wer fällt einem da jetzt als Beispiel ein? Keine Ahnung, alleine so die Ausrichtung der nächsten Biennale findet in Berlin-Kreuzberg statt, bewirbt sich damit exzessiv, ein offenes, weltoffenes Deutschland zu zeigen. Das ist irgendwie wie bei der Fußball-WM eigentlich, ja? Das ist wahrscheinlich eh nicht mehr so unterschieden, die beiden. Aber das ist ja doch interessant. Also man kann nicht darauf warten, bis der Nationalismus wieder mit den alten Symbolen des NS aufwartet, das meine ich nur damit. Das war auch eine Diskussion in Rosa Pirutz und das hat auch mit einer gewissen Sorglosigkeit der Künstlerin zu tun, dass man sagt, warum, heute ist doch der deutsche Nationalismus nicht mehr bedrohlich. Die Aufarbeitung ist abgeschlossen, tatsächlich abgeschlossen und es wird irgendwie immer so gegengehalten. Ich habe den Eindruck, zu diesen 90er-Jahren-Debatten, wo man noch von der Wiederkehr des Vierten Reiches redete oder so in linken Kreisen, ja, von der neuen deutschen Weltordnung, dass da plötzlich so ein Backlash stattgefunden hat. Gesagt wird, es ist doch alles eigentlich ganz sachlich. Und wenn man sich das jetzt mal so im Maßstab Europa anschaut, ist Deutschland nicht das nationalistischste Land. Und da so wirklich so eine extreme, also diese Diskussion hatten wir wirklich oft, also dass auch genau dieses antinationale, diese antinationale Priorität nicht nur auf Verständnis gestoßen ist. Weil das immer, es wurde auch immer gesagt, das sei zu antideutsch, was aber klar ist, wir sind im Moment fast nur deutsche Künstlerinnen, das ist auch ein Problem. Wir haben aber angefangen mit Treffen, in denen wir uns zum Beispiel mit britischen Kunststudenten und Künstlern getroffen haben, um uns mal auszutauschen, wie funktioniert eigentlich diese Bewerbung des Nationalen europaweit. Und das muss man jetzt, glaube ich, auch weiter verfolgen. Also wir haben eigentlich so drei Punkte, die wir zukünftig machen wollen. Also einmal genauer zu thematisieren, wie funktioniert diese Darstellung des Nationalen durch die Dokumenten, also durch diese kritischen Kunstmessen, dann wie funktioniert das genau durch die Bundeskulturstiftung. Und der dritte Punkt wäre eben, wie schaffen wir das, erstmal europaweit oder je nach Kontakte, das ist jetzt zufällig, dass es England war, durch persönliche Kontakte, wie schaffen wir das, das mal zu vergleichen und zueinander zu führen, denn wir haben jetzt aus verschiedenen Kreisen gehört, es ist überall gerade wirklich sehr ähnlich, diese Nationalisierungstendenz in der Kunst, also in Großbritannien schon viel, viel früher durch diese Brit Art, Brit Pop und so weiter war das immer schon vorgegeben, aber auch auch das kritische Erbe des Nationalen wird hochgefahren, nämlich diese typische, was wir hier immer rezipiert haben, teilweise kitschig als englischer harter Realismus. Also so genau das wird dann angepriesen als nationale Kunst. Und insofern sind da, glaube ich, ist dieses, in Dänemark ist es auch ähnlich, da wird es über die Multikulturalität wohl gemacht. Die Diskussion habe ich aber nicht mitbekommen und da müsste man tatsächlich einfach das mal auch international, antinational verbinden. Aber ich meine, um diese deutsche Vergangenheit kommt man halt auch nicht rum, immer noch nicht. Auch wenn viele das, ich glaube, das ist immer noch der Dreh- und Angelpunkt. Und daraus wird jetzt Kapital geschlagen, auch in jeder Hinsicht. Ich denke, was gar nicht zu unterschätzen ist, also wie groß der Einfluss der Linken auf diesen modernisierten deutschen Nationalbegriff war und ist. Und ich denke, da kann man eigentlich auch ganz gut sehen, also ähnlich wie beim Künstler, dass die Linke ja auch oder linke Subkulturen ja auch so immer diesen Trugschluss haben, dass sie autonom sein können und so Freiräume sich schaffen wollen. Und in denen ja dann zum einen also ganz schnell immer klar wird, dass es also nicht hinhaut, also dass eben die gleichen Mechanismen, die draußen in der bösen Gesellschaft stattfinden, eben in den Gruppen auch stattfinden. Und ich denke vor allem deshalb, weil man eben sich selbst vormacht, dass man einen Freiraum hat und also draußen steht. Und zum anderen denke ich, also wurde das eben auch von den wenigsten selbst reflektiert, also wie stark man eben, indem man eine Subkultur, also es anders machen will, eigentlich auch dem Mainstream wieder neuen Input gibt. Und also ja, also der Mainstream kann ja eigentlich nur durch die ganzen Subkulturen sich am Leben halten. Aber andererseits ist man natürlich mit einer gewissen Radikalität ja schon im Verfassungsschutz. Also eine Kritik am Staat und an einer Nation, die sozusagen Eigentum schützt als Perpetuierung eines Ausbeutungsverhältnisses für den Kapitalismus oder für die Geldgeber. Wenn man sowas sagt, dann ist man natürlich schon raus. Zumindest, also wir könnten das jetzt, naja, wir konnten sowas thematisieren, aber... Denke ich. Naja, die Frage ist natürlich schon sozusagen, also wie stark man sozusagen auch solche Verhältnisse benennt. Und habe das Gefühl oft, dass, wie Oliver sagte, sozusagen so ein diffuses Verhältnis dazu, Staat und Nation existiert und auch schon so ein bisschen Kritik irgendwie, aber eigentlich sozusagen aus unserer Sicht, Steffen und meiner, möchte ich sagen, eigentlich eine viel stärkere Benennung auch von Positionen stattfinden könnte und müsste, um auch sozusagen Dinge auch aufzubrechen für eine Diskussion. Also ganz oft ist es halt so an der Oberfläche gekratzt und mit so einer Position kann wunderbar auch umgegangen werden. Also die kann kassiert werden und sowas klar zu benennen. Nicht einfach zu sagen, der Staat ist dazu da, um dich in die Fabriken zu peitschen. Ja? Und wenn du da nicht hingehst und das Eigentum in Ja, es wird auch oft gesagt, das sei banal. Ne? Es ist... Ja, es ist wirklich so. Sobald man ganz einfache Dinge aussprechen, ist es. Nein, ich meine, es sind ja andere Mechanismen, von wo aus man spricht. Wenn der Künstler sagt, der Staat ist da, um dich in die Fabrik zu pressen, kann es sein, dass er als einzelner Künstler wieder euphemisiert wird, als radikaler Kritiker, der irgendwie der Halodri, was weiß ich, hier linksradikale Vergangenheit und so weiter ist. Weil es schadet auch niemandem, wenn das einer sagt. Da wird man vielleicht als Künstler, der die Narrenfreiheit hat, dann in die Ecke gestellt. So richtig wehtut das da auch noch niemanden. Es ist schon was anderes, wenn man das tatsächlich als politische Gruppe sagt. Im Zweifelsfall taucht man dann in bestimmten Verfassungsschutzberichten auf, weil man als politische Gruppe sich auf einem anderen, auch politisch anders bewertet oder polizeilich anders bewerteten Feld bewegt als ein einzelner Künstler. Also die Narrenfreiheit als Figur der Autonomie ist in der Kunst einfach vorhanden, in der Politik nicht. Und da gilt das gesagte Wort und da gilt immer sowas wie Ambivalenz, Rhetorik, Ironie und so weiter. Und das ist ja schon auch ernst zu nehmen für die politischen Ansagen, die man als Künstler macht, weil ich halte gar nichts davon, dass Künstler jetzt durch die Welt laufen und da so politische Parolen schreien. Das bringt eben nichts. Wenn sich aber Künstler als politische Subjekte in einer politischen Organisierung verhalten und das sagen, dann sollte man das vielleicht auch gar nicht, man muss es ja alles nicht als Verständigung an die Öffentlichkeit hängen. Also Rosa Pirro zum Beispiel ist eine Art von clandestinem Netzwerk, in dem wir auch immer neu vereinbaren, ob die Leute genannt werden wollen oder nicht, genau aus diesem Grund. Ich finde es auch völlig legitim, wenn Leute sagen wollen oder müssen, aus beruflichen Gründen, dass sie sich da auch schützen wollen. Zumal wir auch Positionen vertreten, die gar nicht Common Sense sind. Also es gibt vielleicht marxistische und weniger marxistische und gar nicht marxistische Flügel. Rosa Pirro ist ja keine kommunistische Gruppe oder so. Aber wenn ich das nicht sagen kann, was ich politisch denke in meiner Organisation, habe ich ein Problem. Und dass der Verfassungsschutz sofort kommt, wenn ich das Eigentum angreife, per Rede, das stimmt ja nicht. Also das ist ja wirklich eine... und es ist auch nicht in anderen Nationen so. Ne? Also das ist Kapitalismus zu sagen, da hat der Deutsche sich einen Maulkorb aufgelegt, aber das ist, es ist nicht so schlimm. Ich weiß jetzt nicht, wie die Verhältnisse in Halle sind, aber... das ist ja wirklich auch ein bisschen Paranoia. Und ich glaube, es gibt aber so eine tatsächliche Scheu, das auch zu sagen, weil man das irgendwie albern, irgendwie oldschool findet und auch die Dinge so klar zu benennen, das ist dann auch immer so eine Entschiedenheit, die man im Kunstfeld gar nicht so gerne will und so. Also da gibt es so ganz viele Mechanismen, die, gegen die man sich dann aber auch durchsetzen muss. Und ich glaube, das ist möglich und darüber muss gestritten werden, weil ja selbst diese Benennung auch nicht immer so einfach ist. Also wenn es nur so wäre, dass der Staat uns in die Fabriken prügelt. Ja, oder zur Lohnarbeit zwingt. Oder zur Arbeit, zum Geld erwerben. Ja, was heißt das dann aber konkret? Ne? Naja, dass also, du zum Beispiel deine Lebensmittel nicht einfach so zugeteilt bekommst. Ne? Oder dass du gezwungen bist, Lohnarbeit zu machen. Irgendeine Form von Arbeit. Ja. Und die Arbeit auf einer Form von Ausbeutung in den meisten Fällen. Aber wichtig ist ja auch zu erkennen, dass das also viel subtiler läuft in vielen Bereichen. Also dass sich die meisten halt schon selbst einreden, dass sie gerne arbeiten gehen und also diese Zwangsverhältnisse auch nicht nur im persönlichen Bereich verschleiert werden, sondern auch also institutionell. Es gibt eben nicht mehr den Unternehmer und die 1000 Fabrikangestellten, die an der Maschine stehen. Ja, hier hast du doch das beste Beispiel mit Herrn. Ja, aber die sind ja auch also ganz postmodern. Es ist ja nicht so, dass die sagen, wir sind eine Fabrik, also, die. Wenn du die Leute anhörst, also ein Freundin von mir arbeitet bei Anselm Reiler, die wird echt wirklich getriezt. Also. Also hast ja nichts zu lachen. Zum ersten Mal gehört, aber du hattest es ja so dargestellt, dass sie schon auch so. Also damit werben, dass sie halt zusammen Synergien entstehen lassen und also das ist ja nichts im klassischen Sinne. Das ist vielleicht die Außendarstellung, ja. Aber eigentlich machen die alle einen Job und die kriegen zum Beispiel Versprechungen, die müssen sich 3 Wochen frei halten und dann geht es aber in 3 Tagen. Und dann haben sie sich aber andere Jobs sozusagen nicht an Land ziehen können, die Leute, die arbeiten, und kriegen halt keine Absicherung. Also mit denen wird richtig scheiße verfahren. Ja, lustigerweise sind ja diese echt super schlecht bezahlten Kunstjobs, Praktika, was weiß ich, was es in dem Bereich alles gibt, aber total attraktiv für Leute, ne? Also ich meine, Leute gehen dann ja nicht irgendwie stattdessen in, weiß nicht, was gibt's wo, also im Callcenter, wo man vielleicht noch mehr verdient oder sowas. Also Callcenter ist richtig beschissene Arbeit, aber die Leute wünschen sich ja auch was davon, ne? Also Erfahrungen mit dem Kunstmarkt, immer ein Bein drin haben, sozusagen die Leute kennen, genau. Also so läuft das ja auch alles. Und ich glaube, das muss man sozusagen wirklich alles dazu denken, um sich zu fragen, warum gehen so scheiß Arbeitsbedingungen eigentlich überhaupt in diesem Feld? Weil die ja wirklich zum Teil wirklich noch schlechter bezahlt sind als in, keine Ahnung, ganz vielen anderen, wo so mittelbegabte, quasi Akademiker kurz davor Leute rumspringen. Und das ist halt nicht einfach nur, die werden ausgebeutet und trauen sich das nicht zu sagen oder sie gestehen sich nicht ein, sondern naja, die leben halt schon in einem sehr komplexen Feld, in dem sie sich überlegen müssen, was mache ich denn? Und da ist das dann vielleicht trotzdem noch das Beste. So. Ja, ich glaube, das ist auch so ein Gemisch aus sehr unterschiedlichen Gründen, die zu tun haben auch mit diesem sehr unbeherrschbaren Feld, wie man eigentlich in der Kultur Jobs machen kann. Also es gibt keine klar abgeschlossenen Ausbildungen mehr. Es bestreiten manche Leute ganze Designerjobs, die nie Design studiert haben, die haben sich die Programme autodidaktisch reingezogen, sind genauso gut, verdienen genauso viel. Also diese klaren Berufsbilder gibt es nicht mehr und immer diese Idee, gerade im Kultursektor, ich fange erst mal da an und dann wird das schon. Ne? Also dann kommt man über Netzwerke irgendwo hin und macht da irgendwie so, also das ist wieder gar nicht nostalgisch gemeint, sondern es gibt auch eine Menge Gründe, die sich verändert haben, warum Leute darauf warten, dass es dann doch irgendwann mal klappt und denken, sie müssten so diese Durststrecke durchhalten und es bringt ihnen dann letztendlich irgendwas. Und natürlich auch, glaube ich, schon diese Idee davon immer noch da ist, dass die kulturelle Arbeit mit mir selber ganz viel zu tun hat und meistens auch hat, weil man ziemlich viel mobilisieren muss persönlich, also allein an Ideen generieren, wo dann immer verlangt wird, dass das originelle persönliche Ideen sind, dass sie genau wissen, wenn ein Urteil mich trifft oder dass sie also immer in ihrer ganzen Person angesprochen werden, also nicht in ihrer Qualifikation, du kannst hier 5 Schrauben zusammennehmen, sondern du bist derjenige, du als Person, der diese Ideen generiert und damit so eine merkwürdige, also schon Totalisierung auch erwirkt ist, also total so ein Zugriff, die Leute sind ja auch ganz häufig dann persönlich gekränkt, wenn sie Kritik bekommen und so. Also das ist ja ein relativ schwieriges Feld. Und gleichzeitig finde ich aber nur noch eine Sache, die du zu der Subkultur gesagt hast, dass diese Idee mit den Freiräumen, die finde ich auch blöd, aber ich glaube, die verantwortlich dafür zu machen, dass es die Nation gibt, das ist so zu schnell gedacht, würde ich denken. Also ich glaube nicht, dass Subkultur für irgendwas eine Lösung ist, im Gegenteil, ich kann mir darunter auch nichts vorstellen. Ich finde auch diesen Begriff Freiraum sehr problematisch, aber ich würde auch sagen, es gibt immer noch, also man kann, das, was hier jetzt gerade passiert, ist ja so einer, ne? Also ich meine, es ist sozusagen klar, wenn wir jetzt sagen würden, wir sind das echte, wahre, authentische, wäre das falsch. Aber es gibt natürlich so temporäre, autonome Bereiche, die man sich erkämpfen muss, weil sonst kann man es einfach nirgends diskutieren, praktizieren und die Nation eben auch angreifen. Das passiert ja immer nur in diesen Offspaces. Und irgendwie finde ich, ist es so, dass eine bestimmte Idee von Subkultur, eine bestimmte Idee von Freiraum, nämlich als so, so eine unmittelbare vorpolitische Gemeinschaft, die sich über Kultur herstellt, da würde ich dir total recht geben. Aber ich bin ganz skeptisch, was das gibt es nämlich gerade extrem viel, dass die Linken so verantwortlich, die Linken, wer auch immer das sein soll, verantwortlich gemacht werden für diese letzten, ja, also für so die... ja, eigentlich alle Backlashe, die es gerade so gibt, die keine Backlashe sind. Und ich glaube, da ist auch irgendwie was ganz komisch gelaufen. Also da muss man nochmal auseinandernehmen, ob damit nicht auch ganz bestimmte andere Dinge torpediert werden sollen, die wir eigentlich retten müssen, wie die Autonomie auch. Also genauso ist auch dieser Offspace mit verschiedenen Kräfteverhältnissen und Schwierigkeiten durchzogen. Ich würde nur sagen, dass tatsächlich diese Nation-Diskussion auch im angelsächsischen Bereich von der Linken gelaufen ist über Leute wie diesen, wie heißt das, Imagine Communities, dieses Buch, dessen Hobsbawm. Autor, nee, nicht Hobsbawm, Anderson, wo nämlich eine Vorstellung von Nation theoretisch aus einer linken Perspektive thematisiert wurde, die genau dieses kulturelle Substrat von Nationen ganz, ganz stark macht, als eine Veranstaltung, die zum Beispiel über Zeitschriften, Zeitungen, Bücher, Schulen und so weiter gelaufen ist. Und ich glaube, das kommt schon sehr nah an sowas dran, dass man also tatsächlich Nation als eine Bildungsveranstaltung und als einen Zwangszusammenhang begreift. Und das hat tatsächlich rot-grüne Politik gemacht. Also da würde ich sagen, ja, auf jeden Fall. Und da ist natürlich Kultur, ist das Substrat der Nation. Das ist nicht mehr nur zufällig, sondern das ist dann wirklich das, wodurch wir uns überhaupt noch als Nation sehen. Und dann kann man natürlich auch sagen, wenn man das weiterdenkt in europäischem Maßstab, dann kann es einen europäischen Staat geben. Aber die Nation verschwindet vielleicht trotzdem nicht, weil sie immer noch diese regionale, vorpolitische Gemeinsamkeit ist, die man halten will. Und ich glaube, das ist gerade auf jeden Fall tatsächlich von vielen Linken auch, also linken Kräften der Parteipolitik und auch bis hin zu Attac wahrscheinlich in einigen Kreisen gar nicht kritisiert. Ja. Müsste man. Sie überlebt sich ja schon deshalb nicht, weil jetzt sozusagen auch auf EU-Ebene eigentlich nur nationale Ökonomien gelten. So. Also auch da wieder Standort wird. Ich glaube, das ist so nachgeladen. Aber ich glaube, ihr habt euch missverstanden. Steffen meint damit nicht mit Kultur nicht einen gesellschaftlichen Teilbereich, sondern eins sozusagen die Nation oder Gesellschaft vorgelagerte Idee. Von dass sozusagen die Kultur selber. Nee, ich habe auch auf Sie geantwortet. Achso, Entschuldigung, ja. Weil das jetzt auch. Verzeihung. Missverständnis. Nee, es ging nochmal um diese Freiräume, ob da diese linke Vorstellung von Freiräumen irgendwas zu tun hat mit dieser Nationenidee und die sind ja strukturell schon irgendwie verwandt, aber gleichzeitig ist es halt auch tatsächlich so, dass diese. Ja, also das ist ja tatsächlich eng geworden, gerade auch mit dieser Diskussion der Creative Industries, wo es ganz klar ist, diese Subkultur, dieser Subkulturbegriff wird eigentlich fast nur noch im Stadtmanagement gebraucht, nämlich genau um quasi neue Experimentalräume zu schaffen, die dann anders verwertet werden können. Da muss man natürlich auf jeden Fall kritisch sein, aber mir liegt jetzt auch nichts daran, die letzte Wagenburg in Berlin zu retten, weil das ist immer nur noch Resteverwaltung. Es gibt keine politische Zukunft dieser Freiräume. Aber ich würde trotzdem für partielle Autonomien, die sich auch räumlich verorten, kämpfen wollen. Und die müssen wir dann vielleicht anders nennen als Freiräume, weil das wirklich ein doofer Begriff ist. Aber sowas wie hier, ich glaube, das ist wichtig, dass das weiter passiert. Und es ist ja gerade nicht so, dass das besonders gut aussieht, dass es sowas gibt. Also nicht, dass jetzt alles ganz schlecht wäre, aber es ist relativ schwierig, gerade das zu halten aus unterschiedlichen Gründen. Und darum soziale Zentren gibt es in Deutschland, glaube ich, auch nicht wie in anderen Ländern. Also es gibt fast keine Institutionalisierung einer Diskussion, wie wir sie heute führen. Mhm. Und ich glaube, dass ich möchte nicht so gerne in Institutionen, die schon einen ganz großen Machtbereich abdecken, hineingehen, weil ich das für illusorisch halte und das ja auch nicht an gesellschaftlichen Umständen was ändert. Aber man muss sich schon eine Art von Verbindlichkeit schaffen, die quasi institutionell ist, um diese Diskussion weiterzuführen und auch mehr zu werden. Hm. Und mit Freiraum ist ja auch noch nicht gesagt, für was. Also selbst wenn du sagst, gegen Freiraum, da ist ja jetzt auch noch nicht wofür, wogegen. Also. Ja, und die andere Sache ist vielleicht, also dieses, die Linken sind selber mit dran schuld oder so, das ist ja ein Argument, also das erinnert mich immer so ein bisschen an so die Operaisten, die irgendwie, also die das gar nicht gesagt hätten, aber die immer gesagt hätten sozusagen, die Linken, das sind eigentlich die, also die Arbeiter, das sind die, die erstreiken eigentlich alle Änderungen im Kapitalismus. Und mir scheint das ja immer ein Fehler zu sein, weil wenn sowas passiert, wie der Kapitalismus modernisiert sich oder so, dann hat das auch mit Bewegungen auf der Welt zu tun und sowas wie, das ist jetzt eher eine neoliberale Politik gibt, hat ja nicht so viel mit den Arbeitern zu tun, die das erkämpft hätten, sondern sehr viel mehr damit zu tun, dass es einfach ein System ist, das gerade mit so einer weltmarktgeöffneten Konkurrenz sehr, sehr gut übereinpasst und sozusagen eine Reaktion auch auf ein keynesianistisches Problem war und so weiter. Also was ich damit sagen will, ist sozusagen, ich glaube, man überschätzt die linken Subkulturen auch, wenn man ihnen sozusagen, wenn man sagt, die haben sich ja das selber eingebrockt oder so, oder das ist doch das neue Subjekt, sondern die linken Subkulturen ließen sich da so gut sozusagen mit parallel führen, weil es gesellschaftlich eine große Entwicklung gab, die in die Richtung führte, sozusagen Neoliberalismus und was weiß ich was. Also etwas umgekehrtes Verhältnis, so Subkulturen wären vielleicht gar nicht so groß und hip geworden, wenn es nicht gleichzeitig diese objektive Bewegung gegeben hätte. Vielleicht. Ja, ich wollte die jetzt auch gar nicht direkt dafür verantwortlich machen. Also ich wollte zum einen sagen, dass ich denke, dass eben durch diese nicht stattfindende Selbstreflexion oder dieses sich suggerieren, dass man draußen wäre aus der Gesellschaft, dass dadurch eben viel verloren gegangen ist sozusagen. Und dieser transformierte Nationalismusbegriff, dass der eben schon, ohne dass sie jetzt, also wie eben auch in der Kultur auch, ohne dass sie jetzt das beeinflussen konnten oder so, dass durch diese ganzen Diskussionen und überhaupt die Thematisierung von oder die Aufarbeitung vom Nationalsozialismus, die ja also eben auch viel in linken Kreisen stattgefunden hat erstmal, dass die eben jetzt so zum Nationalbegriff dazugehört. Also ich denke schon, dass es sonst heute einfach immer noch einen viel freieren und offeneren Bezug ohne diese kritischen Umwege zur deutschen Nation und vor allem auch zum Nationalsozialismus geben würde. Und also dieses Tabu gibt es natürlich nicht nur aus diesen linken Diskussionen, sondern auch von den Alliierten und ja, anderen Einflüssen, aber ja. Ja, ich meine, sie werden halt immer bemüht, positiv dann als diese kritische Geste, die man eben braucht, um zu zeigen, Aufarbeitung in Deutschland hat stattgefunden, sogar aus dem Volk heraus. Dafür halten dann die 68er her, obwohl sie natürlich zu ihrer Zeit Volksschädlinge waren und gleichzeitig auch eine Menge Quatsch zum NS gesagt haben, davon mal abgesehen. Das wird dann eben nicht kritisiert. Darum muss man irgendwie genau das so nehmen, wie es ist, als eine tatsächlich Geste der Vereinnahmung und der falschen Kritik an. Also da würde ich wirklich von der Vereinnahmung auch zum Teil sprechen, wobei das gleichzeitig eben die Vereinnahmung immer auch bedeutet hat, dass man die wichtigen Dinge gar nicht erst angeht. Und bei diesem Nationalen, glaube ich, dieser Integration, wenn man noch eine Sache dafür gleich mit diesem vertrauten Terrain war, da doch noch eine Sache merkwürdig, dass tatsächlich gar nicht mehr so sehr scharf gestellt wurde, anfangs auf klare, sagen wir mal so nationale Merkmale, Charakteristika, sondern eben dieses weite Feld von Künstlern bemüht wurde, die sich irgendwie als Künstler ganz biografisch zu der Nation stellen sollte. Und das wollte man. Also dann hat man die nationale Klammer drum gemacht und gesagt, so, alle so wie ihr seid, subjektiv, ganz individuell und unmittelbar verkörpert ihr Deutschland. Und ich glaube, das ist auch so eine neue Art, die nicht zusammenpasst mit dem Bild des alten deutschen Nationalismus, dass man tatsächlich relativ eklektizistisch auch, aber genau in dieser Geste, wir wollen dich als Individuum, also die ganzen Kampagnen, die zu der gleichen Zeit liefen, du bist Deutschland und so weiter, ja? Also dass die relativ beliebig geworden sind, aber es dadurch auch immer wieder schaffen, jeden zu vereinnahmen und das Gefühl zu geben, die Nation ist tatsächlich nichts Politisches, nichts Allgemeines, nichts Zwangshaftes, sondern es ist dein individuellstes Anliegen und du gehörst einfach in diese Kultur und zwar individuell dazu. Und das passt natürlich mit diesem Kultur- und Künstlermythos oder beziehungsweise mit dem Künstlermythos gut, weil man vom Künstler ja klassischerweise auch Sentiment will. Oder eben kritische Reflexionen gibt es auch bei der Documenta, aber dass das uns auch eine neue Spielart des Nationalismus schien in diesen ganzen Kampagnen. Also dieser direkte Sprung vom vereinzelten Du zum Nationalismus, ohne dazwischen noch irgendeine vermittelnde Instanz zu haben. Also zumindest der Ideologie nach, ne? Also nicht der Wirklichkeit. Und das ist, glaube ich, schon auch in der Fußball-Weltmeisterschaft so ein Ausdruck, wenn man dann sagt, ich habe einfach keine Lust auf, meinetwegen, ich mag jetzt auch keinen Fußball besonders gerne, aber selbst wenn, ich habe keinen Bock auf den Nationalismus, dann gesagt wird, verstehst du es nicht? Es hat hier nichts mit Politik zu tun. Und diese, genau diese Aussage aber mit einer solchen Aggressivität und Pseudo-Aufklärung zu tun hat, als ob das nicht gerade das Schlimme wäre, dass Nation plötzlich als etwas gilt, was eben nichts mit Politik zu tun hat. Und das ist aber ja, wird ja so vorgetragen als neue Erkenntnis und ich glaube, da kann man wirklich von der Kulturalisierung des Politischen sprechen, die man angreifen muss. Aber da sind wir uns wahrscheinlich eh einig. So. Ja gut, wollen wir vielleicht in so einen zwangloseren Rahmen übergehen? Ja. Perfekt, sonst tropfen wir noch alle so langsam weg und das wird ja übersprungen. Ja. Okay, na dann danke ich euch beiden. Ja, recht wir herzlich. Danken. Ich hab nicht getan.